Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Hallöle. Schönen guten Abend. Ich muss mich nochmal entschuldigen. Ich war letzte Woche nicht da. Ich war als Wahlbeobachter unterwegs, also am Nordkap und habe da Schweinswale gesehen und Pottwale, Killerwale. War interessant. Aber ich bin froh, dass ich heute wieder bei euch bin. Cool. Wie viele waren es denn? Boah, das war schwierig, die zu zählen. Also, Um was ging es denn? Um Paarungsverhalten oder was? ja, ich habe mich mit dem Paarungsverhalten von erwachsenen Walen in Großstädten befasst. War super interessant. Aber das war für mich dann auch. Also, ich hatte das Thema dann auch durch, muss ich sagen. Wie Ja, gesagt, klar, wenn bin man eine froh. Dissertation erstmal geschrieben hat, ne? Ja, und ich sage mal, hast du einen Wal gesehen, hast du praktisch auch alle Wale gesehen. Würde ich auch sagen. Da Das darf man macht's nicht Leben wählerisch leichter. sein, würde ich sagen. Das macht das Leben Nee. leichter. Ja, Meinungsunfreiheit ist das neue Buch von Wolfgang Kubicki, was ich mir letzte Woche durchgelesen habe, direkt verschlungen. Das ist auch erst 2, 3 Wochen alt. Und ja, also ich fand es sehr gut. Die Leute, die uns regelmäßig zuschauen, werden wahrscheinlich in diesem Buch gar nicht so viele Dinge finden, die sie noch nicht wussten, weil es nämlich wirklich ja nochmal wieder ein kompletter Bestandsaufnahme ist zu diesen ganzen Dingen, die wir ja auch schon seit Jahren beobachten, mit ganz vielen von den Beispielen, die wir hier bei uns auch schon in der Sendung hatten, von Dingen halt, wo Leute die Sachen, die normalerweise, wo man sich denken müsste, das wäre zumindest aushaltbar, aber dann doch Leute da Riesenprobleme bekommen. Und da sind dann so diese Sachen dabei mit diesem Herrn, der sich dann mit einem von der AfD getroffen hat und dann sein Job los war. Oder hier mit dem Gedicht an der Häuserwand und diese ganzen Dinge halt, wo ja häufig die Linken da ein Problem dann haben oder mit dieser Lesung von Herrn de Maizière, die da nicht stattfinden durfte und solche Sachen. Außerdem beschäftigt sich der Herr Kubicki in dem Buch auch mit dem Journalismus, was ja bei uns hier auch ein Dauerthema ist und was ja eine große Überschneidung hat mit diesem ganzen Komplex, weil ja auch Journalisten immer ganz vorne mit dabei sind, irgendwie da zu meinen, sie könnten das hier irgendwie entscheiden, was irgendwie der öffentliche Diskurs, woraus der bestehen darf, welche Dinge da nicht mehr hinnehmbar sind und welche Sachen in Ordnung sind und so. Und zum Beispiel sagt er da auch sinngemäß, dass da Journalisten mitunter auftreten, als würden sie Politik machen und aber natürlich quasi in der Position, aber wo sie halt nichts entscheiden müssen und für nichts die Verantwortung hinterher tragen müssen, weil es dann irgendwie anders gelaufen ist. Also so richtig schöne Sache, wo man immer hinterher dann ja quasi an nichts schuld war und so. Und das ist ja auch was zumindest ich hier schon häufiger gesagt habe, was mir auch schon aufgefallen ist, ne, dieses ganze Gedöns. Mit den Journalisten, dass es immer irgendwie schön ist, sich hinzustellen und irgendwie die ganze Zeit zu fordern, dies, das, jenes müsste sich irgendwie verändern, gesetzesmäßig, aber man braucht dann nicht irgendwie zu sagen, wie, man braucht dann nichts abwägen oder so, man stellt sich einfach auf einen moralischen Posten und erklärt da, irgendwelche Dinge wären nicht hinnehmbar und ja, das ist halt eine angenehme Position so, ne? Weil dann braucht man keine Mehrheiten finden, da braucht man keine Kompromisse eingehen, man kann einfach sagen, so und so und so ist ja das einzig Wahre und schön und fertig. Und so die richtige politische Arbeit Ich habe es letzte wird Tage dann da erst hier eher gescheut. so eine Diskussion mit der Luisa Neubauer auf, mit oder über, mehr so über ihren Spruch da Ja, auf das haben wir Twitter. gleich auch noch, also Ah, vielleicht okay. schauen wir uns das dann an. Das hatte ich jetzt ein bisschen später einsortiert, Ja, aber auf jeden Fall, ja. Ja, und insofern, also es hat mir auf jeden Fall gefallen, das alles mal wieder so richtig nochmal aufgearbeitet zu haben. Und der Herr Kubicki ist ja auch ein ja, gewandter Redner, also jetzt vielleicht mehr als wir hier, die das doch eher Laien sind in vielen, vielen Themen. Und der Herr Kubicki ja, der kann dann viele Sachen doch noch mal ein bisschen besser ausdrücken, als wir das hier vielleicht können. Aber Ich so. sag mal, lieber Laien als von der Leyen. Genau, Also. ja. Aber es war auf jeden Fall eine ganz schöne Erfahrung, dass man wieder von jemandem, der sich da richtig auskennt, das nochmal alles angesprochen zu haben, so Dinge und Gedanken, die wir hier halt auch jede Woche immer wieder formulieren. Und das Ganze ist erschienen im Westend Verlag und da kann ich euch sagen, dass das wahrscheinlich nicht das letzte Buch gewesen sein wird aus dem Westend Verlag, was Themen behandelt, die wir hier auch häufiger behandeln. Aber Chris, wo ist ja. denn, wo sitzt denn dieser Westend Verlag? Irgendwo, ich weiß auch nicht, irgendwo in so einem ganz dunklen Ort, glaube ich. Der Aber Westend Verlag ist im wunderschönen Westend von Frankfurt am Main. ja, das mag sein, aber das, ja, wahrscheinlich sehen die so, was passieren kann, wenn man nicht vernünftig ist und ja, also die veröffentlichen auch zum Beispiel den Noam Chomsky auf Deutsch, habe ich gesehen. Also es ist eine ziemlich weites Portfolio, was die da haben an ja, politischen Diskussionsdingen und ja, macht im Prinzip einen ganz guten Eindruck. Also so von der Ausgewogenheit her ist halt nicht nur irgendwie eine Sache. Und ja, wie gesagt, ohne euch da zu viel zu verraten zu wollen, weiß ich halt aus gut informierter Quelle, dass da noch was in Arbeit ist beim Westend Verlag. Ihr dürft gespannt sein. Und was Okay. ich auf jeden Fall auch gut fand, dass der Herr Kubicki da häufiger auch davon redet, dass man halt Dinge auch aushalten muss. Also so viel wie möglich halt eben irgendwie aushalten muss. Und da muss ich mal ein bisschen den Bogen finden zu unserem letzten Stream, wo ja in den Kommentaren wirklich viele von euch da sehr angeeckt sind mit dem OPEX und seinen Mastenkram und so. Und da muss ich euch auch nochmal sagen, Leute, kommt mal wieder runter, ne? Also ich will da jetzt nicht irgendwie so vom hohen Ross oder so, aber ich habe da schon das Gefühl gehabt, dass einige von euch da sehr, sehr, sehr emotional geworden sind. Darüber, dass der OPEX ja meint, dass die Masken sinnvoll sind. Und ja, also ich würde euch einfach mal ein bisschen Gelassenheit da anraten. Und ja, wir haben ja auch noch ein bisschen drüber diskutiert. Einige von den Beispielen, die da gekommen sind, fand ich auch ziemlich hanebüchen, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Wo es dann da irgendwie um den Vergleich ging, dass da ja irgendwie Luft rausgeht aus den Masken, so ja, naja, ich meine, die Leute müssen ja auch atmen, ne? Und darum ging es ja auch im Endeffekt nicht. Aber ja, um das nur noch mal kurz abzuhandeln, also da musste ich auf jeden Fall auch dran denken, als ich dieses Buch gelesen habe, dass da viele Leute von unseren Zuschauern hier, die jetzt zwar nicht so diese linke Intoleranz haben, aber doch in diesem Thema da so ein bisschen. Ja, vielleicht mehr, ja, da auch das nicht so ganz aushalten, wenn da jemand mal eine andere Ansicht hat als sie. Vielleicht ist das auch ein bisschen Also. wie ein Placebo oder so mit den Masken. Wenn dran glaubte, dem hilft das auch wahrscheinlich so. Mehr OPEX aushalten muss die Genau, ja. Devise sein. Mehr OPEX aushalten und ich muss auch sagen, Ja. dass ich das auch eigentlich so sehe wie OPEX, also könnte auf mich euch auch so sein. Aber ich habe zumindest bisher noch nichts da auch von euch gehört, was mich da irgendwie umstimmen würde. Aber ihr könnt ja gerne noch mehr Quellen in die uns in die Kommentare schreiben. Aber wie gesagt, ich bisschen weniger Aufregung. Okay. Ja, Ein gut. bisschen Kontroverse ist doch auch mal gut. Ja, ist ja auch okay. Ich wollte es nur mal dazu anmerken, ne, weil. Ja, ist mir halt aufgefallen. Ausgewogene Berichterstattung. 92% der ARD-Volontäre wählen Rot, Grün, Rot, Rot. Ja, Wohl nach das Berlin wahrscheinlich. ist ja diese Woche auch umgegangen. Hier dieses Ja. von der Zeitung Journalist war das, glaube ich. Die hatten das veröffentlicht, diese Umfrage unter Volontären von der ARD. Wo ja also über die Hälfte der Leute gesagt haben, sie würden gerne die Grünen wählen und was natürlich weit über dem liegt, was in der Gesamtgesellschaft an grünen Unterstützern ist. Genauso wie hier die 23% für die Linke. Bei der SPD ist es dann schon wieder weniger, aber die sonstigen sind sogar noch mehr vertreten als die Union, was mich bei der Union eigentlich noch mehr wundert als jetzt bei der FDP, die hier das Schlusslicht ist mit nur 1,3%. Weil ich hätte jetzt eigentlich erwartet, mit diesen Netzwerken, die es da teilweise gibt, mit Journalistenschulen, die ja auch von den Kirchen betrieben werden, dass es da eigentlich einen deutlich höheren Anteil von Unionsunterstützern gibt in den Journalisten. Das hat mich tatsächlich sehr gewundert. Dass das FDP das Schlusslicht ist, hat mich gar nicht gewundert. Tatsächlich, weil ich meine, dafür kennt man einfach das, was dabei rauskommt und diesen Hass oder dieses Misstrauen gegenüber der Freiheit, was da an den Tag gelegt wird in letzter Zeit, gerade beim öffentlichen Rundfunk, einfach zu gut dafür, um zu denken, dass die da irgendwie, also ich hätte sie jetzt schon von den sonstigen getippt, aber scheinbar, ja, ist es noch schlimmer, aber ja. Wobei ich die sonstigen schon ganz gerne aufgeschlüsselt hätte, ob da jemand Blaues dabei ist, dann kann man gleich losgehen und gucken, dass man den irgendwie loswird. Ja. Ja, Wie wahrscheinlich, aber schade, auf jeden Fall, dass da jemand vielleicht AfD wählt, wenn ich mir ja, nur und immer schreibt. angucke, wieso Leute halt bei der FDP meinen, man müsste sich da gut stellen mit den Journalisten, weil das ist, ich musste da wieder direkt daran denken, an meinen Besuch bei diesem Vielfaltskongress letztes Jahr im November. Ich glaube, so ziemlich genau vor einem Jahr war das. Da war ich ja hier bei mir in Hannover vom Niedersächsischen Journalistenverband. Bei deren Vielfalttagung, wo ja auch die Böll-Stiftung von den Grünen, die Parteistiftung, einen eigenen Stand hatte und dann auch noch einen Stand von Genderleicht, von diesen Leuten, die sich dafür gendergerechte Sprache im Journalismus stark machen. Und da hatte ich auch ein Gespräch mit diesem Wassili Golut, das hatte ich ja auch erst vor einer Woche oder 2 Wochen erst wieder erzählt. Aber ich spreche es jetzt auch noch mal kurz an, mit dem ich mich da ja so ein bisschen drüber gestritten hatte. Und der auch unbedingt von mir erfahren wollte, nachdem ich gesagt hatte, dass ich auch in der Partei bin, welche Partei das denn wäre. Wobei ich ihm dann gesagt habe, FDP, und er hat sich als großer Fan von der Ria Schröder, der ehemaligen Chefin von den Julis, da geoutet und auch von Konstantin Kuhle und gemeint, die würde er gut finden. Und ja, das sind da auch genauso Leute, die meinen, dass sie da irgendwas zu holen hätten bei diesen Journalisten halt. Und ich meine, hier sieht man ganz klar, was die wichtig finden. Und das ist nicht irgendwie eine Art von konservativer oder gar freiheitlicher Politik, sondern eher dafür sorgen, dass irgendwelche Utopien hier umgesetzt werden Ja, man könnte und ja meinen, dass das die Arbeit nicht unbedingt beeinflussen muss, aber es ist ja offensichtlich, dass es das tut, ne? ja. Und ich glaube auch, dass es schlimmer geworden ist. Ich kann mich an so eine ähnliche Statistik erinnern von vor ein paar Jahren. Und da war der linksgrüne rote Anteil noch bei etwa 30, Ja, 35 Prozent. das waren aber, glaube ich, Journalisten gesamt. Und wie gesagt, hier haben wir Volontäre und Volontärinnen, das heißt junge Leute. Ja, gut. Was ich hier interessant finde, ist, wie das an diese Identitätspolitik-Geschichten anschließt, weil wir hören ja allenthalben von den Leuten erst letztens wieder in unserem Sonderstream, wie hieß der? Sonst gibt's Saures. Nee, süßes, sonst gibt's Safe Space. Genau, Süßes, sonst gibt's Safe Space. So hieß der. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, war sehr unterhaltsam. Da wird ja immer behauptet, ja, alte weiße Männer stellen halt auch nur die Leute ein, die auch alt und weiß sind oder weiß Ja, wenigstens. Aber gibt hier es. ist doch eine ganz klare Tendenz dazu, dass hier eingestellt wird auch nach Richtung. Also, dass Ja, halt gut, das ist halt die die Frage wieder, linken ne? Also. Journalisten, die sich drum kümmern, oder die linken Medien stellen dann auch bevorzugt offensichtlich Leute ein, die ihre Meinung haben. Und ist es nicht viel gefährlicher, als zu sagen, weiße Männer stellen Weiße ein, weil Weiß sagt ja noch nichts aus, ob der jetzt links, SPD, Union, FDP oder Grüne wählt. Aber halt jemanden mit einer speziellen Meinung einzustellen, Und davon auch offensichtlich eine ganze Menge einzustellen und dann zu behaupten, man sei ein unabhängiges Medium, da wird ja, da bin ich mir nur nicht mal so sicher, ob die das wirklich vorher irgendwie abfragen, bei denen, das halte ich halt nicht für wahrscheinlich. Ich glaube eher, dass es halt umgekehrt ist, dass im Endeffekt dieses ganze Aussuchen von den Leuten über Migrationshintergründe oder Frauen oder keine Ahnung wie was oder halt eben diese irgendwelche Soziologiestudiengänge und solche Dinge, die sich halt zu diesem Journalistenberuf da irgendwie berufen fühlen, dass da vielleicht diese Auswahl drüber stattfindet. Ich würde eher sagen, das läuft über Netzwerke. Du, mit dem habe ich bei der Amadeo-Antonio-Stiftung zusammen. Ja, man kann sich auch vielleicht überlegen, wo man am meisten bewirkt oder so als linker Aktivist, ist ja ein Journalist vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Ja, genau, das halte ich nämlich, das denke ich nämlich eher, weil also man sieht den Leuten das sicherlich nicht an, dass das irgendwie, aber ich meine, auch selbst, es ist eigentlich egal, dieses ist jedenfalls das Ergebnis davon und da muss man dann halt so jemanden wie dem Herrn aus unserem Sonderstream, Name ist mir gerade entfallen, halt wirklich sagen, Mohammed. So. Oh, fuck. Ich weiß es auch nicht. Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Wir wissen ja, wer gemeint ist. Da muss man halt eben sagen, hier, das ist auch keine Vielfalt, Freundchen. Nö. Und über dieses Bild regst du dich garantiert nicht auf. Nee, das ist ja das, was er will. Ja. Wenn genug von den Leuten, die da die drei großen Balken gewählt haben, wenn davon genug schwarz sind, ist das ja genau, was er will. Aber ich finde es gut, dass die SPD ungefähr bei einem realen, also wenigstens die SPD ist bei ihrem realen Stimmanteil gelandet. Das finde ich gut. Ja, die ganzen SPD-Leute sind wahrscheinlich schon gar nicht mehr bei der ARD, sondern jetzt schon arbeiten wahrscheinlich schon direkt für die SPD oder so. So wie die Frau vom Spiegel, von der Online-Redaktion, Caroline Mohaupt oder so hieß sie so. Oh, weiß ich nicht mehr. Die hatte ja da komplett gewechselt. Die war ja vom Spiegel zur SPD halt direkt in deren PR-Abteilung gewechselt. Ja, so durchschnittlich. Ist ja auch ein Kritikpunkt, ne? Und unser Regierungssprecher ist ja auch ein Gewächs der Öffentlich-Rechtlichen. Also das funktioniert schon. Ja, der Seibert hat direkt gewechselt. Wunderbar. Die Umfrage ist zwar ganz interessant. Ich denke mal, der Mohammed Amjahid, der fände das gut. Allerdings hat er ja gefordert, dass mehr Redakteure diese Gesinnung haben. Hier geht es ja um Volontäre. Naja, die kriegt er ja in Zukunft. Volontäre sind die Redakteure von morgen. Ja, deswegen finde ich es auch interessant. Ihr habt ja vorhin schon die anderen politischen Präferenzen von Journalisten. Das Einzige, was ich jetzt gefunden habe, war von 2010. Da gab es allerdings noch die Option, keine Partei anzugeben. Aber auch da führen die Grünen schon mit 26,9, SPD 15,5, CDU 9 und sonstige 0,9. Ja. Es kann sein, dass das das Ding war, was ich auch gesehen habe. Und die FDP kam da gar nicht vor, oder was? Ja, die FDP 7,4, Linke 4,2. Stimmt, die Linke hätte ich nochmal sagen sollen, weil die ist ja jetzt im Rang sehr weit vorgerückt. Ja. Naja, nicht wirklich vorgerückt, aber bei den Volontären jetzt halt. Ja, ich meine, es kann natürlich auch noch sein, dass die ihre politische Präferenz in Zukunft auch nochmal ändern. Ne? Also man will ja nicht immer sagen, dass das alles so bleibt, weil wenn ich mir überlege, was ich irgendwie mit um die 20 politisch gedacht habe und was ich mir heute denke, ist das zwar jetzt nicht die Grünen und auch nicht die Linke, aber es ist auf jeden Fall auch anders. Ne? Aber, also bei mir war das schon so, gebe ich auch gerne immer wieder offen zu. Wenn man mich mit 20 gefragt hätte, wäre ich auch bei diesen 92% gewesen. Also den Grünen habe ich nie geglaubt, aber ansonsten stimme ich euch zu. Doch, sogar, also bevor Joschka die Grünen verraten hat, war der einer der für mich attraktivsten Politiker sozusagen, weil er halt ab und zu mal die Wahrheit gesagt hat, aber das ist lang her. Ja, das war auch ein ganz anderes Umfeld. Ne, damals war es ja ein Skandal, dass er mit Turnschuhen im Bundestag war. Das war es. Ja. Traust du dich gar nicht mehr rein heute ohne, ne? Hier in Berlin gibt es eine App, mit der man sich dann darüber beschweren kann, wo man und wie man diskriminiert wurde oder so. Ja, genau, anonym. Was man nicht machen kann, ist, glaube ich, irgendwie weiß auswählen. männlich weiß ich jetzt nicht genau, ich habe das nur gelesen irgendwo. Echt, warst du? Muss ich überlesen haben, aber auf jeden Fall haben sie es in Deutsch, Englisch, Arabisch, Farsi, das ist das, was die Perser sprechen, Französisch, Russisch und Türkisch. Könnt ihr euch jetzt in Berlin per App sagen, dass ihr diskriminiert wurdet. Oh, und ihr könnt auch Fotos machen, zum Beispiel von gesprühten antisemitischen Parolen und die ans Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus weiterleiten. Kannst du dein eigenes Werk auch noch fotografieren und wegschicken? Vielleicht, ja, keine Ahnung. Vielleicht, ja. Und 100.000 Euro hat der Spaß gekostet, auf jeden Fall. Und da muss ich mir als Programmierer einfach mal wieder sagen, ich glaube, ich habe doch den falschen Arbeitgeber. Weil so ein Krempel, den würde ich in meiner Freizeit mal eben schnell runterschreiben. Für 100.000 Euro alleine, wohlgemerkt. Fucking 1.000 Euro, ey. Da würde ich mir dann noch für App, wo du was verschicken kannst. Also für 2.000-3.000 Euro, klar, müsste ich noch in die Übersetzung natürlich. Ja. Aber ich sag mal so, Russisch, Türkisch, Farsi. Russisch kannst du an OPEX fragen. Ja, also gespart. Ich wüsste, also jetzt Arabisch wüsste ich nicht, aber Farsi wüsste ich auf jeden Fall, Russisch, Türkisch wüsste ich auf jeden Fall, hätte ich auf jeden Fall Bekannte, die das für mich für lau machen würden. Französisch wäre schon wieder ein bisschen schwieriger tatsächlich und Arabisch, keine Ahnung, stelle ich mich mal in Hannover auf die Fußgängerzone und frage ganz lieb drei Leute, die vorbeikommen oder so. Und das ist auch nicht die erste App, sondern es gibt noch in Berlin offensichtlich, wie hier steht, eine Falschparker-App, damit man auch den Falschparker denunzieren kann. Das ist echt, was ist dieses Berlin? Aber das hat ja keine 100.000 Euro gekostet, es hat nur 98.538,44 Euro gekostet. Ja, das ist natürlich, damit wir auch den Faktencheck direkt beruhigen. Ne? Und dann hat man noch einen aufwendigen Werbespot gedreht, das sind sicher nochmal irgendwie 30.000 oder so. Ja, die Leute müssen das ja auch wissen, dass sie das machen müssen, wenn sie diskriminiert werden, weil ansonsten ist das ja schlimm. Aber ja, ich bin ja schon froh, dass auf jeden Fall, und das ganze Ding heißt Andi. Oh. Sag dem Andi mal Bescheid, ne? Jetzt hole ich den Andi. Genau, schau mich keine drei Minuten an, sonst hole ich einen Andi. Fragen, wie die Authentizität des Meldenden und wie Missbrauch verhindert wird, würden nicht beantwortet, sagt Bernd Stürmer, der netzpolitische Sprecher der FTP. Ja, ist interessant, ne? Also, man hat also offensichtlich die teuren Teile bei so einer Entwicklung auch noch ausgespart. Die Frage ist, also die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus ist ein Projekt des Vereins für demokratische Kultur in Berlin. Und was machen die denn mit den Daten, wenn da jemand angeschwärzt wird? Geben die Daten die an die Polizei weiter oder haben die eine eigene im Netz, wo die Namen veröffentlicht werden oder wie stehen? Nee, was sie auf jeden Fall tun, was hier in diesem Beitrag drin steht, ist zählen. Und du kannst davon ausgehen, die werden zählen und dann werden sie sagen, jetzt brauchen wir irgendwelche Gesetzesänderungen, weil wir haben ja hier gezählt und so viele Sachen wurden bei uns eingereicht und so weiter und so fort und darauf wird es hinauslaufen. Botnetz, ich höre dir trapsen. Also wenn da wirklich nicht nachvollziehbar ist, können ja 10 Millionen Meldungen reingehen, mehr als Berliner Einwohner hat. Ja, ja, kann sein. Ich meine, wenn es nur darum geht, Zahlen heranzukarren, um weitere Fördergelder zu rechtfertigen. Gehe ich von aus. Ja, ne? Gehe ich von aus. Auf jeden Fall muss ich sagen, Schildbürger müssen nicht euer Publikum sein. Tja, ich muss Ihnen gleich sagen, die Vermieter legen Wert auf eine traditionelle Hausgemeinschaft. Das geht schon nicht, ja? Okay. Alles klar. Oh Mann, ey, die Berliner und ihre Abkürzungen sind aber echt großartig. Es gibt eine Benedisk, Berliner Netzwerk gegen Diskriminierung in Schule und Kita. Und dann gibt es Les Migras und DOSTA, die Dokumentationsstelle Antiziganismus, und Maneo, Manometer e.V. Alter. Mann? Warum Mann? Mann, ja, das Schwule an. Ein schwules Antigewaltprojekt. Okay, der Täterarbeit, hätte ich sonst gesagt. Täterarbeit muss man auch machen. Mann! Was eine Überleitung. Mandalorian. Ja? Also kennt ihr ja vielleicht, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und es hat mich überhaupt nicht gerissen. Wie ist das bei dir, Price, als Resident Star Wars? Ja, also ich fand's überraschend gut. Allerdings ist es halt auch so eine Kaugummi-Serie. Ja, man sieht sie schnell an und hat es auch schnell wieder vergessen, aber es ist jetzt an sich nicht schlecht. Also um Längen besser als die Filme, die letzten, auf jeden Fall. Also und wer sich das angeguckt hat... Bisschen low budget, habe ich den Eindruck, aber ist ja nicht schlecht. Und der Autor hier sagt halt, wer sich das angeguckt hat, sieht, dass das halt so wie ein Western inszeniert ist. Es gibt irgendwie einen Saloon und es gibt den einsamen Wolf und einen Sheriff und all solche Sachen. Aber natürlich kommen wir hier dann auf was Problematisches zu sprechen. Ja? Und zwar ist das, wenn du mal runterscrollst, haben wir auch ein Bild von einem der Betroffenen. Genau hier, der ist jetzt betroffen. Weil nämlich hier der woke Autor des Artikels der Meinung ist, dass das hier also so eine Wiederauferstehung dieses alten Cowboys gegen Indianer-Dings ist, was in Western-Filmen aus den 50ern und 60ern halt sehr weit vorne im Rampenlicht stand. The Tuscan folks, you know, those are our peoples, right? That's like Apache homeland right there, sagt jemand von Native Realities, einer Vereinigung, die sich um die Rechte der indigenen Völker in Amerika kümmert. Also ihr seht im Hintergrund ja, es könnte daran liegen, dass das in Amerika gedreht ist, weil ich hoffe, ich spoilere nicht zu viel. Das ist nicht wirklich auf Tatooine gedreht, sondern die drehen das in Amerika. Könnte sein, dass das deswegen so ein bisschen so aussieht, aber ja, und natürlich wird dann auch Bezug genommen darauf, dass Anakin Skywalker in einem von diesen unsäglichen Prequel-Filmen halt hingeht und ein ganzes Dorf von diesen Tusken Raidern abschlachtet, weil er glaubt halt, sie hätten seine Mutter umgebracht und so weiter und so fort. Und ein großartiger Satz in dem Artikel ist auch, even some 40-odd years after the events of the Phantom Menace, the rest of the galaxy still looks down on the Tuscans. Ja. Also die werden praktisch, werden diskriminiert und fertig gemacht und werden als Monster dargestellt. Ich gebe das direkt mal bei Andy ein. Es ist Anti-Tuskenismus hier. Even though the Mandalorian may be trying to humanize and sympathize the Tuscans' narrative, decisions like turning the faceless Tuscans into cannon fodder do not bode well for the representation of native populations in Star Wars, intentional or not. Es ist eine fucking Unterhaltungsserie. Keiner von den Jungs hat Federn auf dem Kopf. Die rauchen keine Friedenspfeifen. Ich würde sagen, mehr Tusken in Führungspositionen. Was ist, sind das nicht mehr Berber? Also so, wenn sich jetzt die Marokkaner aufgeregt hätten, vielleicht, aber... Also gut, genau da hake ich jetzt mal ein, weil erstmal, es wurde in Marokko und Tunesien gedreht, Tatooine, so, nicht in Amerika. Ja. Und es ist tatsächlich eine Anlehnung an die Wüstenbeduinen aus dieser Gegend und weniger als an die Indianer. Also... Aber gut, gehen wir mal weiter im Text. Was ist denn die konkrete Kritik jetzt an dem Mandalorian? Weil ich habe mir die Folge extra, wo ich gesehen habe, du hast den Artikel eingereicht, habe ich mir die extra angeguckt, obwohl ich warten wollte, bis Staffel zu Ende ist. While there are efforts to portray the hesitation of Cobb Vanth and the rest of Mos Pelgo in a negative light, the Mandalorian still managed to show that while the townspeople and the Tuscans are working together, one group is superior to the other. Beantwortet das deine Fragen? Ja, eigentlich nicht. Weil, gut, ich meine, das ist ja schwierig, das so zu interpretieren, weil, du hast halt den Mandalorian und der ist allen anderen überlegen, aber nicht nur den Tusken, sondern halt auch den Leuten da aus dem kleinen Dorf. In many shots of the confrontation with the great dragon, many nameless individuals get swallowed up as a way to raise the stakes. On a second watch, a solid 75% of those casualties are Tusken. Ja, das stimmt. Dann muss ich sagen, das ist mir auch aufgefallen, aber nicht negativ aufgefallen, aber das war halt mehr Dramatik. Weil du die Tusken ja sowieso hast. Du hast die und deswegen ist dir das nicht aufgefallen. Es ist mir eher so vorgekommen, als hätten die sich absichtlich geopfert. Aber gut, das ist Interpretationssache. Später, wo die große Kampfszene ist, da werden alle umgebracht. Also da, ne, ich meine, es kann ja sein, dass der Kreiddrache, dass der einen besonderen Appetit auf Tusken hat, gegenüber Menschen, die da dargestellt wurden. Aber das kann man ja dem Filmmacher nicht ankreiden. Black Kreids Matter. Nee. Ja, das war auch der Artikel. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal reingucke in die Serie. Die hat mich echt gelangweilt. Genauso wie diese Percy Jackson-Filme. Ich bin ja ein großer Fan von griechischer und römischer Mythologie und so. Und deswegen habe ich mir auch den ersten von diesen Percy Jackson-Filmen damals angeguckt, weil ich dachte, auch könnte ja interessant sein. Ich glaube, Sean Bean hat mitgespielt. Das war noch so ein Grund, warum ich da reingegangen bin und war ziemlich enttäuscht von dem Unsinn, der da verzapft wurde. Also diese Idee finde ich ja ganz lustig, dass es halt die Götter wirklich noch gibt und dass es praktisch Nachkommen dieser Götter gibt. Gerade Zeus hat sich ja nie zurückgehalten, was das Zeugen von Halbgöttern anging. Der hat sich jetzt ins Zeus gelegt. Genau, ja. Und jetzt kommt bei Disney Plus, nachdem die Filmserie, glaube ich, gescheitert ist nach 2 oder 3 Teilen und nicht mehr weitergeht, kommt jetzt ein neuer Versuch, die Bücher von diesem Rick Riordan zu verfilmen, und zwar bei Disney Plus als Serie. Und natürlich gibt es gleich noch, bevor irgendwas passiert ist hier, KJ Minzner von Screen Rant, der sagt, ja, aber ihr müsst aufpassen, ihr müsst verdammt aufpassen. The TV show may have to update Rick Riordan's books to include more diversity. Und dann geht es nämlich los, weil das sind ja alles weiße Kinder von weißen Göttern. Und diese Zentrierung darauf, dass es halt um weiße Götter geht, ist nicht gut, weil dann ist ja klar, dass der Cast auch nicht divers sein kann. Glücklicherweise hat KJ Minzner super Ideen, wie man das ändern kann. Zum Beispiel, dass man halt Götter von der ganzen Welt mit einbezieht. Wahnsinn, shocking. Ich weiß, vielleicht sollte KJ Minzner jemand erzählen, soweit habe ich mich schlau gemacht, dass der Rick Riordan auch schon Bücher geschrieben hat, die im gleichen Universum spielen, wo es um ägyptische Götter geht oder um Norse, also um nordische Götter. Vielleicht sollte man da schon mal irgendwie soweit wenigstens recherchiert haben als Journalist, aber na, weiß ich nicht. Und while this wasn't the case when Riordan published Percy Jackson, The Lightning Thief in 2007, the phrase Western civilization has since become a buzzword for white supremacists online. Also unsere Kultur, unsere Mythen, unsere Zivilisation, unsere europäische ist inzwischen ein Buzzword für weiße Überlegenheits. Für Fanatiker online. Also, ja. Now the Disney Plus adaptation of his works has a chance to do the same. This adaptation of Percy Jackson and the Olympians doesn't have to just be a redo of the movies, but instead can transform the story into something even more interesting and relevant to a modern audience. Nee, KJ Minzner. Nee, könnte es nicht. Weil wenn ich ein Buch habe, das um ein spezielles Thema geht, zum Beispiel, was weiß ich, Moby Dick. Ja? Moby Dick geht es um Wale. Ja? Und wenn ich dann komme und sage, aber Moby Dick muss auch um Koalas gehen oder um Flughörnchen oder um Kabeljau. Dann ist es Unsinn, weil der Typ hat das Buch ja geschrieben, weil er dieses Thema behandeln wollte. Wale und nicht Flughörnchen. Tja, ich hätte da eine einfache Lösung anzubieten, damit die armen BIPOC-Schauspieler da nicht diskriminiert werden beim Einstellungsprozess. Muss man einfach Cultural Appropriation betreiben und es in sein Gegenteil verkehren. Und ich rede von Blackfacing. Warum nicht einfach ein bisschen Whitefacing? Ich würde mir das angucken. Ja, ich habe jetzt gelesen, die BBC macht einen Film über Anne Boleyn, also eine der Frauen von Heinrich dem Achten, und sie haben eine Schwarze gecastet für den Film. Aber die kriegt kein Whiteface, oder? Also, nee, aber ich Das wäre verstehe es moralisch genauso nicht in Ordnung, denke ich mal, sich versteh's whitefacen. einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum. Wo, also, Anne Boleyn ist eine historische Person. Ich meine, wegen mir macht Gandalf aus Gandalf eine schwarze Frau, deren Bein fehlt. Das ist eine. Gandolfine. Es ist eine fiktionale Figur, aber Anne Boleyn hat Stimmt. wirklich gelebt. Und Am besten schon nur noch Karen sein überall. was Nee, soll der Unsinn? Ja, und ach, hier schlechte Kulturnachrichten von Mars. Die dritte, Ubisoft hat einen Watch Dogs Podcast. Und da hat eine britische Journalistin daran teilgenommen, Helen Lewis. Also der Watch Dogs Podcast ist in dem, der kommt in dem Spiel praktisch vor. Ja? Man kann ihn in dem Spiel hören. Und diese Soundfiles werden jetzt ausgetauscht von diesem Podcast, weil nämlich die Frau Lewis irgendwann mal gesagt hat, dass Männer Männer sind und Frauen Frauen. Ah. Genau gesagt hat sie, what the government, hat sie gesagt, what the government proposes is a radical rewriting of our understanding of identity. Now it's a question of an internal essence, a soul, if you will. Being a woman or a man is now entirely in your head. Und das ist so böse und so gemein und so unsagbar schrecklich. Also sie hat auch noch gesagt, a man can't just say he has turned into a woman. Aber das ist so unsagbar, dass halt jetzt Leute daran gearbeitet haben, dass diese Frau aus dem bereits veröffentlichten Spiel wieder rausfliegt. Ich weiß überhaupt nicht, was. Komisch. Und natürlich wird hinten dran noch erzählt, dass es bei Ubisoft Crunch-Time gibt, also Überstunden und angeblich halt Sachen, die der Selbstverpflichtung zu Gleichheit und Inklusion von Ubisoft Ich zuwiderlaufen. meine, die Wissenschaft legt auch immer so viel Wert auf ihren Ruf. Warum machen die da nicht was gegen irgendwie? Das ist doch offensichtlich Käse. Naja, Ubisoft. Die halten sich wenigstens dran. An die Notregeln. Hängt mein Bild oder hat Chris noch nicht weitergedrückt? Chris ist, glaube ich, in Oh. Wahlbeobachtung oder so. Ich weiß Dö. Ja, dann kann ich noch drüber sprechen, vielleicht nicht. um die kulturelle Ecke abzuschließen, dass ich die Woche zwei ganz gute Filme gesehen habe. Einmal The Hunt. Das ist so eine Geschichte mit Leuten, die gekidnappt werden, irgendwo rausgeschmissen werden aus dem Flugzeug und dann von, also arme Leute, Rednecks, Deplorables, und die werden dann von reichen Leuten praktisch gejagt mit allen möglichen Mitteln, Fallen, Waffen. Und so, denn der hat auch, also der ist offen auch so, macht sich praktisch lustig über die Culture Wars, fand ich ganz gut, weil keine Seite kommt besonders gut weg. Und halt die Heuchelei von den Reichen fand ich ziemlich treffend dargestellt. Und dann habe ich, das wird jetzt einige empören wahrscheinlich da draußen, ich habe mir Knives Out angeguckt und fand den richtig gut. Und der Regisseur davon ist Ryan Johnson. Der Regisseur von The Last Jedi. Gibt sicher Leute, die mich jetzt weniger mögen, weil ich mir den Film angeguckt habe. Aber ich dachte mir, wir trennen, wie wir das bei Echt? Gamergate ja propagiert haben, wir trennen mal Werk und Autor. Und war ich positiv überrascht. Eine schöne kleine Agatha Christie-Komödie mit Daniel Craig als. Das ist so ein bisschen die einzige Fehlbesetzung im Film, Daniel Craig, weil der ist so ein bisschen. Er soll so ein Hercule Poirot spielen, aber das passt irgendwie bei Craig nicht so richtig. Aber auch ansonsten toll besetzt, Jamie Lee Curtis und also hat richtig Spaß gemacht. Ja, solange er die Finger von Star Wars weglässt, habe ich ja nichts gegen Ryan Johnson. Würde ich Hat auch er denn mal wenigstens sagen. seine Erwartungen Nee, subvertet? ich habe alles darauf gewartet, dass meine Erwartungen subvertet werden. Aber am Ende war es der böse. Ich werde nicht spoilern. Aber Am am Ende Ende ist war der es. Bösewicht der Zuschauer. Nee, ja. Nee, aber also ich fand, es ist eigentlich ein By the Numbers Agatha Christie Film. Also so, es kommen so ein paar woke Sprüche drin vor, weil es geht auch um eine Haushälterin aus Südamerika, die aber insgesamt, wenn man über die Woken zwei oder drei Sprüche drüber hört, ist es ein unterhaltsamer Film auf jeden Fall. Ja. Die Digital Natives sind angeblich zutiefst narzisstisch, wie hier der Louis de Funé.jpg. Markus Kleiner hier behauptet. Und dieser Artikel, also das ist ein Interview mit diesem Medienwissenschaftler, und schon wie ich das gelesen habe, Medienwissenschaftler, irgendwelche Leute kommen nicht klar mit ihrem Medienkonsum, habe ich schon gedacht, in welche Richtung mag das wohl gehen? Und dann hatte ich hier gelesen, wo war's? Na, wo war denn das berühmte Wort? Ah ja, genau, ja. Adorno bringt es auf den Punkt. Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen. Das ist Haltung, eine Haltung, die ich auf die heutigen Verhältnisse transformiert immer noch sehr klug finde, ja. Also, Typ, der irgendwie meint, dass diese ganze Auswahl, die man da hat bei Netflix, in Wahrheit ja gar keine ist und das alles keine richtige Freiheit ist und das, die Demokratiefeindlichkeit ist und so, ist ein Adorno-Fan. Überraschung, Überraschung. Und ja, das ist es halt. Sein Buch heißt Streamland, wie Netflix, Amazon Prime und Co. unsere Demokratie bedrohen. Und ich habe das Buch nicht gelesen, aber wenn ich mir das so angucke, dann kommt mir nur eins in den Kopf, und zwar Kulturmarxismus. Nein! Netflix, Amazon Prime. Ach, ja. Das Ding, oh je. Genau. Und zwar hat ja hier der BuzzFeed macht jetzt Filme irgendwie. Und zwar haben sie da jetzt angekündigt, einen zu machen, der sich irgendwie mit Gamergate angeblich am Rande beschäftigt. Also es geht da wohl irgendwie um E-Sport-Mädchen oder so, was das mit Gamergate zu tun hat. Da schließt sich jemand, der davon Ahnung hat, natürlich nicht, aber den übrigen Gestalten, bei denen scheint das scheinbar irgendwie was, irgendwie einen Zusammenhang zu bestehen. Und das hat natürlich hier wieder die üblichen Profi-Opfer dazu verleitet, sich darüber aufzuregen, dass sie da keinen Pfennig vom Kuchen abkriegen. So wie hier die Zoe Quinn schreibt, wow, what a fun idea, assholes. Und ja, dass es halt eben so schlimm ist, dass sie doch so gelitten hat und jetzt wird es irgendwie hier ausgeschlachtet. Und dann haben wir hier Brianna Wu, die sagt, ich liebe es wirklich, wie das schlimmste Ereignis meines Lebens in eine Komödie verwandelt wird. Und ja, hat sie traumatisiert Zeit, ne? Und die ganzen Menschen aus der Gaming-Community auch. Wer war noch mal Rami Ismail? Das sagt mir auch irgendwie was. Das ist einer von den ehemaligen Betreibern des, wie hießen die? Oh, mir fällt der Name nicht ein. Das ist ein Spielemacher. Ach so. Der hat hier Luftrousers und solche Sachen gemacht. Also so kleine, recht unterhaltsame Spiele, aber er selber ist schon immer Gamergate-Gegner der ersten Stunde, der Rami. Ja, und die Frau Schürrle auf jeden Fall. Scheuerle. Heißt nicht Schürrle? Das E steht vor dem U, Chris. Scheuerle. Meinetwegen. Auf jeden Fall ist eine Deutsche, die, ich dachte, eigentlich in Australien wohnt, aber mittlerweile wohl in Amerika. Und Auf jeden Fall hat man mit der halt, also wir jetzt direkt nicht, hat mit der noch keinen Spaß, aber ich kann mich noch erinnern, dass der Sally damals von ihren Takedown gekriegt hat auf ein Video, was er gemacht hat, über eine Naja, was heißt, Kontroverse. wir hatten keinen Spaß. Also wir haben die schon ungefähr zigmal thematisiert. Also wir haben auch über sie gelacht. Ja, Das war zum genau, ja. Ich Beispiel wollte die, das die nämlich hier auch damals nochmal versucht zeigen. hat. Ich habe das hier nochmal eingegeben. Übrigens hier Bounding into Comics, ne, ist hier die Webseite, die darüber berichtet hat. Mal wieder sehr ausgewogen mit den ganzen Hintergründen dazu, Gamergate-Kram und so, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Es ist zwar leider ein englischsprachiges Magazin, aber prinzipiell halt für dieses ganz Gedöns, was die da abziehen. Die heißen zwar Bounding into Comics und beschäftigen sich natürlich auch mit Comic-Kram, aber die beschäftigen sich halt auch mit Filmen und Videospielen und haben da eigentlich immer einen sehr kompletten Abriss von allen Sachen und schreiben auch immer groß dran, wenn irgendwelche Sachen nur Gerüchte sind und so. Berichten zwar auch viel über Gerüchte, aber halt eben auch so, dass man es merkt. Und Clickbait finde ich relativ wenig da drauf. Also es ist natürlich schon so, dass man gerne über irgendwelche Gerüchte berichtet, aber jetzt nicht so, dass man die Sachen dann irgendwie hochhypen muss oder irgendwelche gesellschaftlichen Dinge daran klatschen muss, die es nicht gibt. Und die hatten hier auf jeden Fall auch schon über mehrere Sachen hier von der Frau, wie gesagt, so heißt sie, Scheuerle. Jo. Okay, berichtet. Angefangen hat, also auf unserem Radar aufgetaucht ist sie, als sie während der Gamergate-Hochzeit angefangen hat, irgendwie hier die Booth Babes bei irgendeiner Xbox-Veranstaltung zu Ja, genau. verdammen. Das war so ihr Claim to Fame, mit dem sie irgendwie so ein bisschen. Aber am schönsten finde ich eigentlich den neuesten Artikel ganz oben. Da steht nämlich, dass ArenaNet, der Entwickler von Guild Wars, gesagt hat: So, uns reicht's. Ja. Mach mal was anderes, Jennifer. Ja, genau. Und das war auch die, die irgendwie meinte, als der eine sich da verteidigt hat gegen Anschuldigungen von sexuellem Missbrauch, hat sie dann irgendwie geschrieben von wegen so, ja, und weil die alle immer sofort die Receipts da haben, also hier irgendwelche Belege, deswegen trauen sich die Frauen nicht, da was zu sagen. Mit anderen Worten, nur weil die anderen ihre Beweismittel noch haben, ist das irgendwie schlecht für Frauen. Das ist unglaublich. Also die Beweismittel, dass sie unschuldig sind. Und deswegen ist das schlecht für Frauen, dass sie dann ihre Anschuldigungen nicht sagen. Also unglaublich. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Die hat auf jeden Fall irgendwie geschrieben, dass sie 60 Tage Zeit hat, sich einen neuen Job zu suchen, der ihr Visum mit übernimmt, ansonsten muss sie Amerika verlassen. Hoffe ich mal, dass sie nicht nach Deutschland zurückkommt. Ja, und apropos irgendwelche Anschuldigungen. Die Sache mit Johnny Depp. Da hatten wir auch schon häufiger drauf geschaut und hätte man eigentlich angenommen, dass dieser Fall relativ klar ist mit seiner Ex-Frau, die ja nun auf irgendwelchen Tonbandaufnahmen das quasi zugegeben hat, dass sie diejenige war, die ihn da angegriffen hat und so. Aber dieser Verleumdungsprozess ist jetzt da zu ihren Gunsten ausgegangen. Und ja, nach dem, was hier drin steht in diesem Artikel von der Daily Mail, wohl nur aufgrund von ihrer Aussage und weil er sie ja irgendwie geschlagen haben soll, zu mehreren Zeitpunkten. Deswegen wäre das dann keine Verleumdung gewesen. Der eine Hoffenheim hatte mehrere Kommentare ausgegraben, die ja so beschrieben haben, dass die Sachen von Depp komplett missachtet worden wären vom Gericht. Also Aufnahmen und schriftliche Sachen, was weiß ich, Videoaufnahmen und so weiter. Insofern haben sie auf ihrer Seite einfach nur entschieden, auf Basis ihrer Unterlagen oder so oder ihrer Aussagen. Ja. Das ist ja das, was wir in Amerika auch so ein bisschen machen wollten, an den Universitäten und so weiter. Einfach den Akten ohne dass er irgendwelche Sachen einreichen darf oder in Kanada. Ja, naja, ich glaube, das ist doch schon ein bisschen unterschiedlich, aber. Dass in der Verteidigung nicht alle Sachen angebracht werden dürfen oder so. Außerdem geht es ja jetzt auch nicht darum, dass er jetzt hier verklagt wurde, sondern sie im Endeffekt. Also das ist, kann man, glaube ich, nicht so ganz vergleichen. Nee, Moment mal, aber der Prozess war gegen sie. Nein, gegen die Sun. Achso. Gegen die Sun? Ja. Das war ja genau, er hat Phoenix der andere, gebracht, der Trial zwischen den beiden also. Läuft noch. Das war nur gegen die Sun, weil die geschrieben hat, wie kann J.K. Rowling den Frauenschläger Johnny Depp casten, so ungefähr. Und das wollte er mit diesem, also mit dieser Geschichte, mit diesem Urteil wurde gesagt, nee, die haben nur Fakten wiedergegeben. Wie das auch heißt, ne? Jetzt die einen die casten und die anderen casten, dann weißt du hinterher immer, wie der Film gemeint ist, wenn du hier den Schauspieler siehst oder so. Also. The trial was told of Depp's incredible drinking and cocaine binges, his lavish spending and jet set lifestyle. What? Ja, Millionär, wie schlimm auch, ne? Ja, ich meine, ist das nicht, also. Wissen wir das nicht alles, dass die Leute irgendwie... Oh Mann, ey. Ja, der Depp hat auch jetzt nach dieser Geschichte hat er gesagt, er wird keine weiteren Filme mehr wohl machen. Okay. Mit dieser wunderbare Wesen Franchise da. J.K. Rowlings Post-Harry Potter-Geschichte. Ja, auf jeden Fall hat er doch jetzt auch irgendwie das Problem, dass sie ihn dann Schänder nennen dürfen oder sowas. Ja, das ist wohl so. Oh, großartig. Wife-Beater. Ja, kommen wir nun zu ernsteren Themen. Bio Hoon of Speed haben sie geschrieben. Ich glaube, bei Axel ist gut übersehen. Okay. Ja, ich meine, gut. Wir lachen jetzt zwar so ein bisschen, aber es geht ja im Endeffekt jetzt hier um die Frau Katharina Schulze und ihre Reaktion auf die jüngsten islamistischen Terrorgeschichten. Und zwar wurde da ja jetzt am Montagabend im Zusammenhang mit diesen Sachen da in Wien auch ein Video von ihr. Wir sollten nicht diese Sachen sagen. Wir sollten sagen, wegen diesen verfickten islamistischen Morden in. Ja, meinetwegen gerne. Bin ich dafür. Ja, auf jeden Fall. Es wurde halt dieses Video von ihr da rumgereicht, auch mit dem Hashtag Wien, wo sie halt vergangene Woche, da so einen Instagram Live gemacht hat, wo sie also freudestrahlend davon erzählt hat, von ihren tollen Ideen, die sie auch hat, um diesem islamistischen Terror entgegenzuwirken, mit so super tollen Sachen wie Hinschauen war eins von den Sachen, Demokratieförderung war auch eins von den Sachen. Also Sachen, wo man sich sagt, ja, das ist auf jeden Fall konkret, da das wird auf jeden Fall was bringen. Was soll schon groß schief gehen, ne? Das ist immer. Hinschauen, ja. Also lass mal hinschauen. Und ja, auf jeden Fall haben sich halt die Leute daran natürlich so ein bisschen gestört, an ihrem, so nach dem Motto, ja, hier, ich bin ja auch, sie hat das auch noch so gesagt, ich bin ja auch seit so und so vielen Jahren hier schon irgendwie da drin irgendwie und hab ja schon dies, das und das ist ja auch alles passend und das kann man ja dann einfach so jetzt mal machen und so. Und es ging halt größtenteils so um dieses sich da so reinbringen persönlich und halt ihre Fröhlichkeit darüber irgendwie, dass sie das irgendwie verstanden hat, was da irgendwie Phase ist. Und da ging natürlich dann sofort wieder der große Faktenchecken los, mit wie zu erwarten war, hat man sich halt hochgezogen an Oberflächlichkeiten, vollkommenen Nichtigkeiten, sowas wie, ja, die haben ja gesagt, das wäre im Zusammenhang mit diesem Wien-Attentat jetzt gewesen, aber das war ja gar nicht da, nee, das war letzte Woche, also, aber halt zum gleichen Thema im Endeffekt und von daher spielt es auch keine Rolle. Ob das jetzt Wien war oder nicht. Und dieser Hashtag Wien, der da dran geklemmt wurde von demjenigen, der das so zuerst verteilt hatte, was viele Leute auch weiter verteilt haben, Und halt, ja, also auch von allen möglichen Richtungen wieder. Also ich habe auch ganz viele FDP-Politiker gesehen, die normalerweise da jetzt echt nicht dafür bekannt sind, groß irgendwie auszuteilen oder so, die das auch komplett pietätlos fanden. Und also da wieder davon zu reden, dass das jetzt wieder so eine rechte Sache irgendwie wäre oder so, von diesen typischen Konservativen oder so, ist absolut, absoluter Schwachsinn, absoluter Blödsinn, absolut falsch. Aber ja, das ging natürlich sofort wieder los. Wenn sie wegen Wien wirklich eine andere Meinung hat, dann sollst du die doch sagen, aber glaube ich wohl nicht dran. Genauso wie halt eben hier auch auf der Homepage von der Dame selber, wo sie hier schreibt, Dekonstruktion einer Desinformationskampagne. Also, ne, dieses Verteilen von ihrem eigenen Video mit genau dem Kontext, den sie da selber ja gebracht hat in ihrem Video. Es ist ja nicht so, dass da jetzt jemand Deepfake-mäßig irgendwie ihr das Lächeln da aufs Gesicht gefletscht hätte oder so, sondern das hat sie ja selber gemacht, also sie hat ja selber dieses Video da erstellt. Ja. Und insofern zu meinen, das wäre eine Desinformationskampagne, das dann einfach zu teilen, und wie, ja, dieser, hier ist ja auch halt ein Twitter-Kommentar mit diesem Hashtag Wien, aber im Endeffekt sagt er ja auch, Gesicht erklärt Schulze, wie leid ihr, und hier steht Frankreich und nicht Wien. Da, aber was ich nicht verstehe, warum steht da, wie leid ihr Frankreich nicht tue? Weil, also rein von der wörtlichen Äußerung, ich weiß, kann ich stimmt das ja nicht. Ja, also. Okay. Ja, ist nicht ernst genommen worden, durch das Gelachen. Ich möchte da eigentlich eine Lanze für die Frau brechen gerade, weil ich finde, das ist schwierig. Also sie hat einen Fehler gemacht, das ist das falsche Format, um solche Fragen zu besprechen, sicherlich. Man kann sich gerne mal die Zusammenfassung von den Drachenlord-Streams der letzten Tage anschauen. Der hat ja ein ähnliches Problem gehabt, indem er gesagt hat, was ihm passiert, ist eigentlich viel schlimmer als das, was in Wien passiert. Weil das geht ja viel länger. Okay. Es ist nicht das richtige Format. Also schon gar nicht, wenn du so ein, das ist ja sehr, sie sitzt da irgendwo, hat das Handy anscheinend in der Hand und filmt sich irgendwie. So sollte eine Politikerin keine Aussagen machen. Aber ihr halt zu unterstellen, glaube ich, dass sie da dieses Lachen im Gesicht, klar ist, sie macht jetzt kein tief betroffenes Gesicht, aber ich finde irgendwie. Ja, das ist ein Verlegenheitslachen. Naja. Das ist ein Lachen über irgendwas, was da vorgefallen naja, ist. Naja, also ich meine, sie hat ja schon halt eben auch die ganze Zeit von ihrem tollen Kram da gesprochen. Ne? Und also insofern verstehe ich. Ich bin total d'accord, dass man ihr sagt, das ist ein Fehler und auch dass ihre angeblichen Lösungsvorschläge Unsinn sind und so. Da bin ich überall dafür, aber halt sie für dieses Lächeln oder Grinsen oder was Leute da sehen. Mhm. Ja? Das finde ich nicht so richtig. Aber ja, von den Feministen auch, die lächeln ja auch andauernd, obwohl sie irgendwas ganz Schlimmes erzählen und so. Ja, ich erinnere mich doch noch daran, also ich meine, die ist ja überhaupt bei uns auf dem Radar aufgetaucht mit so einer ähnlichen Sache, wo sie da ja auch freudig strahlend verkündet hat, dass sie keinen Bock hat auf alte weiße Männer und dieses ganze Zeug. Und ja, also das mit dem Lachen finde ich doch schon relativ, aber klar, natürlich, dass sie für diesen Kram jetzt nicht komplett unter den Bus gehört, bis in alle Zeiten oder so, das ist ja, glaube ich, klar, dass wir das hier nicht so sehen. Ich bin zwar schon der Meinung, dass die Dame sich zumindest in ihrem aktuellen, wie sie aktuell unterwegs ist, lieber ein anderes Hobby suchen sollte als die Politik. Aber ansonsten. Ja, es ist unangemessen. Ansonsten ne? wünsche ich ihr natürlich. Ja, unangemessen ist es. Ansonsten wünsche ich dir natürlich viel Glück für die Zukunft und ich habe auch am Montag von grünem Zeug nur eine einzige Sache retweetet und zwar von einem Account, der auch jede Menge Humbug von sich gibt. Lehrerin, die auch diesen ganzen Gender-Kram, das ganze Zeug alles komplett gefressen hat, aber die hatte auf jeden Fall am Montag getweetet, dass sie es unmöglich findet, dieses ganze ACAB, was da teilweise irgendwie in ihrer Bubble da irgendwie war. Also All Cops are Bastards, diese Abkürzung halt, und dass sie die Leute da jetzt alle entfolgt, die sowas schreiben. Und das hatte ich auf jeden Fall verbreitet, einfach nur um mal zu zeigen, dass da noch nicht komplett der Wahnsinn eingekehrt ist in diesem, auch bei den Grünen nicht. Und das war mir da einfach wichtig. Und dieses ganze andere Zeug, dass man sich da auf die anderen Leute stürzt und teilweise und so gerechtfertigt, dass ich das auch in manchen Dingen halt eben finde. Aber man kann es dann auch irgendwann mal gut sein lassen, wenn das sowieso schon rumgeht, ne? Also man muss da sich dann halt auch nicht dann noch zum 100. Multiplikator davon irgendwie werden. Finde ich dann auch nicht so gut. Aber ja, auf jeden Fall, aber dieses ganze Ding von wegen, es ist eine Desinformation. Das hat für mich halt wieder so diesen Charakter von wegen so, in Wahrheit, was wir ja auch immer hier haben, das ist alles nur orchestriert und so, wenn die Leute uns irgendwie vorwerfen, wir hätten mal dummen Krempel gemacht oder so. Natürlich geht es direkt um Morddrohungen und so weiter und so fort. Und ja. Schon so eine ähnliche Schiene, wie die Faktenfinder das immer machen, ne? Das ist irgendwie sowas widerlegen, was jetzt gar nicht unbedingt gemeint war oder so, ne? So. Ja, man zieht sich an Details hoch, ne? So wie ich ja eben schon meinte, Details wie, das war ja gar nicht am Montag, dieses Video oder so, ne? Ja, die üblichen Sachen. Und unten drunter verlinkt sie den Volksverpetzer, da packe ich die Lanze auch gleich wieder weg. Ja, genau, das war ja einer von denen, die auch sofort zur Seite eine Online-Blog mit politischem Faktencheck, ja, die haben ja genau das getan halt, dass sie irgendwie gesagt haben, und Verbreitungsweg von der rechten Bubble. Und dazu muss ich einfach sagen, wie gesagt, ich habe davon erfahren, nicht von der rechten Bubble, ich habe davon erfahren von teilweise FDP-Bundestagsabgeordneten, die das Video verteilt haben. Ja, sagt sie doch, rechte Bubble. Okay. AfDP, wissen wir doch. Ja, genau. Ja. Politik in Deutschland. Da könntest du auswandern. Ja, und diesen Take hier fand ich auch absolut unterirdisch. Von diesem Herrn Lorenz Göster Beutin. Da wurden wir von einem Zuschauer darauf aufmerksam gemacht. Der gute Mann ist Bundestagsabgeordneter. Ich kannte den noch nicht, aber der ist auf jeden Fall Bundestagsabgeordneter. Deswegen haben wir das hier auch mit reingenommen. Ansonsten nur irgendwelche Leute irgendwelchen Humbug reden. Würde ich es mir ja zweimal überlegen, aber so wollen wir nochmal sagen hier, heute ist der Weltmännertag, schon bemerkt. Da fällt mir ein, wie viele Frauen konkret waren denn an den Anschlägen in Nizza, Wien, Halle, Hanau und so weiter beteiligt. Ich meine nur so, für die, die meinen, die Kiste mit dem Patriarchat sei kein Problem, ja, Hashtag Terror. Da waren Mütter dran beteiligt, Schwestern. Lauter Leute, die sich dem nicht entgegengestellt haben. Lauter Frauen, die nicht gesagt haben, hier, Ahmed, hör mal auf mit dem Blödsinn. Die waren da alle dran beteiligt, meiner Meinung nach. Aber der Lorenz. Ganz interessanter Text zum Thema der Auto steht die These auf, terroristische Gewalt könnte als symbolische Machtaneignung von Männern gelten, die mit ihrer traditionellen sexuellen Rolle zugleich auch ihre Männlichkeit gefährdet erscheint. Ja klar, ein islamistischer Terrorist sieht seine Männlichkeit und seine Position in der Gesellschaft gefährdet. Lorenz. Was ist das denn für ein Typ, Lorenz? Ja, er ist ein Bundestagsabgeordneter von den Linken. So. Juhu. Offensichtlich ja, ist es ein ein Angang für einige hier über toxische Männlichkeit, Patriarchat und Terrorismus zu sprechen, umso wichtiger ist es wohl. Ja. Ich muss hier Seto Kaiba lohnen, der hier kommentiert, aber natürlich, the patriarchy, nicht die Religion, nicht die Ideologie. Nein, das Geschlecht ist verantwortlich. Hashtag muss man wissen. Ja, und der Herr Beutin schreibt, wie wäre es, die Dinge nicht eindimensional zu sehen? Ja, wie wäre denn das? Das ist dieses typische Ding. Sie sind manchmal ganz nah dran an der Lösung, ja. Aber sie verstehen es einfach nicht. Dann käme man zum Schluss, dass der Männlichkeitswahn eine Ursache sein kann. Ich glaube auch. Alter. Klar, das sind nur die Klöten. Ja, und hier haben wir die andere Seite der Medaille zu Wien. Hier haben wir einen Artikel von einer Muslima. Ich glaube, auf Edition F habe ich den gefunden. Ja, genau. Die Dame sagt natürlich, sie ist absolut nicht einverstanden damit und spricht den Opfern und Angehörigen das Beileid aus und so weiter und so fort. Aber dann kommt halt gleich der Kritikpunkt. In den Artikeln zum Terroranschlag wird die Herkunft des Täters erwähnt. Ich finde das sehr bedenklich. Es beunruhigt mich, weil dadurch bei LeserInnen Ressentiments geweckt werden. Aha, war ja klar, dass so ein Attentat von einem Ausländer begangen worden ist. Anscheinend muss klargestellt werden, dass es sich in diesem Fall nicht um einen Österreicher gehandelt hat, sondern um einen Menschen mit Migrationshintergrund. Ja, nu, liebe Fatima Remli, das ist, weil hier Pierre Vogel und Sven Lau halt irgendwie zu blöd sind, wahrscheinlich, um sich die entsprechenden Mittel zu besorgen. Ja. Ich glaube, die Ressentiments könnte man am ehesten eindämmen, indem man sich mal ein bisschen distanziert davon. Aber auch, das etwas. Auch wenn ein deutscher Konvertitenanschlag begehen würde, wäre die Radikalisierung ja immer noch eine Frage von Menschen, die halt keine Deutschen sind, mit großer Wahrscheinlichkeit. Also da jetzt irgendwie so zu tun, als müssten die Medien so tun, als sei das ein indigenes Gewächs, dieser islamische Terror, finde ich schon ziemlich frech. Ich werde nach solchen Angriffen gefragt, wie es sein kann, dass mein Glaube Menschen dazu auffordert, andere Menschen zu töten, wie ich sowas unterstützen könnte. Darüber wird dann sehr heftig debattiert, um mir nochmal zu verdeutlichen, dass der Islam böse ist. Ich habe keine Antwort darauf, warum solche Taten passieren. Aber als ob es nicht schon genug wäre, dass Menschen diese Antworten von mir erwarten, werde ich öfter gefragt, ob ich zu Hause einen Sprengstoffgürtel hätte. Das soll wohl witzig sein, ist es aber nicht. Solche Scherze sind einfach nur geschmacklos und verletzen. Wer fragt denn auch nach sowas? Tue ich irgendwie nicht. So undifferenziert sind die Leute doch nicht. Ach, aus Spaß. Irgendein Depp kann das schon machen. Ja, okay. Ich weiß nicht, was für Leuten sie rumhängt halt. Ja, so eine Art. Es ist frustrierend, dass ich jedes Jahr aufs Neue zu Ramadan erklären soll, warum und weshalb ich faste. So zu fasten sei ja ungesund, aber Intervallfasten sei okay. Warum? Weil Intervallfasten gerade in Mode ist? Oft wird das Fasten mit einer Diät gleichgesetzt. Dass die Fastenkultur im Ramadan auch eine spirituelle Komponente beinhaltet, darüber wird oft nicht nachgedacht. Es kränkt mich, dass der bloße Umstand, eine Muslima zu sein, bei einigen Menschen sofort die Alarmglocken läuten lässt. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass mir und anderen muslimischen Menschen gegenüber direkt und mit unverhohlen Angst und Misstrauen entgegengebracht werden, nach Taten wie zum Beispiel in Nizza. Nun, das liegt daran, dass ihr und auch die Täter euch auf die Regeln in so einem alten Buch bezieht. Und dass ihr und auch die Täter sagen, dass dieses Buch halt praktisch der letzte Schluss der Weisheit ist. Und dass die Menschen auf diesem Planeten sich daran zu halten hätten. Und das Buch sagt alle Menschen. Und das macht Misstrauen, weil man weiß ja nicht, wenn man morgens auf einmal aufwacht und dann muss man irgendwie fasten und fünfmal am Tag beten und so. Da haben vielleicht Leute einfach keine Lust drauf. Aber es steht in eurem Buch, dass dieser Zustand herbeigeführt werden soll. Ja, und da liegen dann ja auch immer noch Welten zwischen einem Terroranschlag und Fasten. Ja, also da hat sich ja mal ganz schnell das Thema gewechselt, habe ich den Eindruck. Ja. Oftmals habe ich den Eindruck, dass so gut wie jede Muslim als eine potenzielle Sicherheitsbedrohung für Europa gesehen wird. Aussagen wie dein Glaube tötet Menschen sind keine Seltenheit für mich, ich höre sie oft. Ich höre so viele absurde Kommentare, dass ich als Frau im Islam unterdrückt werde. Diese Kommentare zeigen mir, es gibt noch viel zu tun im Kampf gegen den Islamismus. Moment, jetzt gegen den Anti-Islamismus? Lady Bitch Ray schreibt dazu auf Twitter, wir brauchen einen differenzierten antirassistischen Umgang mit den verschiedenen Formen von Islamismus und migrantischen faschistoiden Bewegungen, wie zum Beispiel den Grauen Wölfen oder etwa russischen, polnischen, kroatischen oder serbischen extremrechten Bewegungen. Weiß nicht genau, was das dann... Wie soll denn ein antirassistischer Umgang mit Islamismus? Jedes Mal, wenn einer auf einen Täter zeigt, ist das ja für euch schon Rassismus. Wie soll das denn gehen? Wir haben hier oben gerade die Autorin gehört, die sagt, man hätte nicht sagen sollen, dass der Mann irgendwie aus einem anderen Land kommt als Österreich. Der Islam als Gegenentwurf zum Westen sei ebenso problematisch narrativ. Oh, den jungen MuslimInnen werde ein Glaube gepredigt, der es ihnen kaum erlaube, sich mit Deutschland zu identifizieren. Oh, Meist bleibe ihnen nichts übrig, als auf Distanz zur Religion oder zur Gesellschaft zu gehen. Also, daher brauchen wir mehr Sensibilität, mehr Achtsamkeit, damit in Zukunft irgendwann niemand mehr von mir als Muslima erwartet, mich wieder einmal für ein Verbrechen zu erklären, für das ich genauso wenig kann wie alle anderen MuslimInnen, denen allein wegen ihres Glaubens immer wieder mit Misstrauen und Hass begegnet wird. Aber alle anderen MuslimInnen stimmt nicht, Fatma Rimli, weil es gibt da MuslimInnen, die durchaus für diesen Kampf sind, für den Dschihad sind, für die Unterwerfung der andersgläubigen Menschen unter den Koran. Und es gibt ganz viele Leute, wie wir jetzt aber in Bangladesch oder in Pakistan bei den Demos gesehen haben, die diesen Koran so auslegen und die ihn auch so leben. Also alle anderen MuslimInnen kannst du in die Tonne treten, Fatima. Dir glaube ich das ja, dass du das nicht für richtig hältst. Ich hoffe, du kannst aber auch verstehen irgendwie, warum jemand, der halt nicht deiner Glaubensrichtung angehört, ein Problem mit so vielen Stellen in deinem heiligen Buch hat. Und solange da nichts irgendwie reformiert wird oder eine Aufklärung passiert, wird da nichts draus. Ich denke, wenn man sich da ein bisschen vom Rassismus frei macht, dann könnte man hinterfragen, vorurteilsfrei, was jetzt da der Zweck von sowas gewesen sein soll. Ja, wenn jemand dahergeht und irgendwelche Leute köpft oder so, ja. Das ist doch kein, da kann er doch nicht davon ausgehen, dass er damit jemand religiös überzeugt oder so. Ja, das war Punkt 1, der mir da nicht einläutet und den man vielleicht doch mal besprechen sollte, was das soll, wo die hinwollen. Ich bin nämlich der Meinung oder ich befürchte, dass da irgendwie sowas hintersteckt wie, ich möchte jetzt für ein paar Jahre in den Knast, da habe ich nämlich meine Ruhe vor den Problemen, die ich so hier in dem Rest der Gesellschaft habe. Nee. Anerkennen tut mich sowieso keiner oder so, dann fließt mein Auskommen. Sowas in der Art könnte ich mir vorstellen, jedenfalls. Zumindest sollte man das auch mal irgendwie hinterfragen, auch in solche Richtungen. Ja, ich glaube, das ist dieses Ding, was da steht, von wegen Furcht in die Herzen der Ungläubigen bringen oder so. Gut möglich, ja. Normalerweise, das hat jedenfalls Atem, also die Zeit, werden Kriege eigentlich nicht aus religiösen Gründen geführt, sondern um Bodenschätze, um Gebietsgewinne, um Wasser und so weiter. Also das ist immer ein bisschen fraglich und es ist ja auch kein Krieg, wenn da jemand solche Attacken macht, ne? Ja. Und der Brotmeister hier im Chat hat mich gerade daran erinnert, dass ich auch noch was anderes zu dem Artikel sagen sollte, nämlich wie ist es denn als Deutscher, der immer gleich Nazi genannt wird, der immer gleich mitverantwortlich sein muss, der, wie oft habe ich jetzt in letzter Zeit von irgendwelchen türkischen Accounts gesagt bekommen, ja, du redest von Armenien, aber ihr habt ja viel mehr Leute umgebracht, ich habe niemanden umgebracht und mein Vater auch nicht und gut, mein Großvater war bei der Wehrmacht, aber ich verstehe es nicht. Ihr macht doch genau dasselbe mit uns, Fatima Remli. Vielleicht sollte die Robin DiAngelo ein neues Buch schreiben, hier Muslim Fragility. Ja, wäre interessant, auf jeden Fall. Ja, das hat sich als mögliche Ursache noch nicht so durchgesetzt, so rum erzählt oder so. Ja, jetzt schon. Achso. Ja, genau. Es war nämlich nochmal wieder eine Aktuelle Stunde und da wollte ich euch hier den Herrn Tome von der FDP vorspielen, aber bevor ihr denkt, das wäre jetzt ein Positivbeispiel, dieses Mal ist es eher ein Negativbeispiel. Ja, das wäre aber dann auch ein FDP-Werbeblock. Für die FDP-Fraktion hat nun der Kollege Stefan Tome das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, in Paris, in Nizza, in Dresden und in Wien mussten insgesamt 9 unschuldige Menschen ihr Leben lassen, weil fanatische Islamisten aus Hass gegenüber unserer freiheitlichen Lebensform Menschen wahllos ermordet haben. Unsere Trauer, unser Mitgefühl, unsere Solidarität gilt den Opfern und Hinterbliebenen. Die Vorfälle zeigen uns, dass die Bedrohungslage durch den fanatischen Islamismus nicht abgenommen hat. Er war in der letzten Zeit etwas verdeckt, aber er hat sich weiterentwickelt und kämpft sich jetzt mit großer Brutalität und Grausamkeit wieder nach vorn. Wir können aber auch unterscheiden zwischen fanatischem, gewalttätigem Islamismus und dem Islam. Menschen, die hier einfach friedlich in unserer Mitte leben wollen. Wir sind ein weltoffenes, tolerantes und plurales Land. Das Grundgesetz kennt keine Konfessionen und Religionsfreiheit gehört zu unserem Land dazu. Menschen aller Religionen und Konfessionen können bei uns leben, aber sie müssen sich ebenfalls zu diesem Grundsatz der Toleranz, der Weltoffenheit, der Pluralität bekennen. Und eben zu unserem Grundverständnis. Eben das ist Moslems ausdrücklich verboten. Wann kapierst du es denn, FDP-Mann? Das steht in dem Buch drin. Das ist verboten. Du sollst die Götzenanbeter nicht dulden. Guck dir doch an, was die Leute in Palmyra gemacht haben. Guck dir doch an, wie sie die kulturellen Hinterlassenschaften da zerstört haben, weil da die falschen Bilder drauf waren. Es muss ein Umdenken stattfinden. Islam ist nun mal nicht nur eine Religion. Es ist eine Ideologie und es ist eine Eroberungsideologie. Verständnis gehört auch Meinungsfreiheit. Und das schließt ein, dass Religionen und Religionsgemeinschaften auch Kritik über sich ergehen lassen müssen. Das kann manchmal auch schmerzhaft sein, wenn es Kritik in der Form von Satire ist. Aber damit muss man auch klarkommen. Auch das muss man tolerieren können. Ja, und zu dem Punkt sage ich dann immer noch mal wieder unser wunderbarer Paragraph 166 des Strafgesetzbuches, wo ja da eben drin steht, dass, wenn du sowas machst, wo der Herr Thome sagt, dass man damit klarkommen muss, nämlich irgendwie die religiösen Ansichten von irgendwelchen Leuten eventuell schmähst mit irgendwelchen satirischen Kunstwerken oder sowas, dass es dann sein kann, dass du dafür dann verurteilt wirst, und zwar abhängig davon, ob die anderen sich drüber aufregen. Also in dem Punkt ist halt eben das, was wir im Gesetz stehen haben, so ziemlich das Gegenteil von dem, dass man das aushalten muss. Nämlich, dass man es nicht aushalten muss, und sondern dass die anderen das nicht machen dürfen. Das steht da eher drin. Und was er vorhin meinte, dass das Grundgesetz keine Konfessionen kennt, ja, im Grundgesetz steht nichts von katholisch-evangelisch oder so, aber im Grundgesetz, also es ist ja de facto in Deutschland aber trotzdem so, dass diese ganzen Religionsgemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts ja zum öffentlichen Bereich dazu gehören, und insofern diese Konfessionen da ja schon quasi verstaatlicht sind. Also es gibt halt nicht eine, es gibt keine Staatskirche, so wie in England oder so, mit der anglikanischen Kirche da, die da offizielle Staatsreligion quasi ist. Das gibt es in Deutschland nicht. Aber es gibt zig andere Staatskirchen, die halt alle kein Monopol haben, aber ja trotzdem da angegliedert sind und jetzt nicht komplett außen vor, so wie in Frankreich. Das wollte ich dazu nochmal anmerken. Unser Grundgesetz schützt die Religionsausübung, aber sie schützt nicht vor Kritik an der eigenen Religion. Und das ist ein wichtiger Grundsatz, den alle Menschen beherzigen müssen, die bei uns auf Dauer leben wollen. Menschen und vor allem Muslime, die damit klarkommen, die damit umgehen können, können dauerhaft einen Platz in unserer Gesellschaft finden. Was keinen Platz in unserem Land haben kann, ist fanatischer Islamismus. Den müssen wir auf allen Ebenen bekämpfen. Und deswegen brauchen wir eine in sich konsistente, geschlossene Bekämpfungsstrategie, die auf verschiedenen Ebenen angreifen muss. Einmal auf der Ebene der Prävention. Wir müssen auch selbst verstehen, wie entsteht, wie verfestigt sich Islamismus. Gibt es in unserem Rechtsstaat einen toten Winkel, in dem auch Muslime in bestimmten Quartieren sich selbst überlassen sind? Wo sie das Gefühl haben, niemand schaut hin, was hier entsteht und was sich hier tut. Ich möchte lösen. Neukölln. Habe ich jetzt was gewonnen? Es ist aber doch... Wieder sind wir schuld, oder was? Wir haben nicht genau hingeguckt. Ja, aber genau. Kann es denn nicht vielleicht auch sein, dass sich diese Leute extra solche Quartiere geschaffen haben? Ich dachte gerade, dass die Leute ganze Quartiere übernommen haben. Auch dafür wäre das vielleicht nicht so schlecht, wenn die sich distanzieren würden von Zeit zu Zeit, dann kann man nicht besser auseinanderhalten. Wenn die schon im selben Viertel wohnen. Ja, die distanzieren sich ja insofern, dass sie sagen, es hat ja nichts mit nichts zu tun. Ja, und vor allem auch es gibt garantiert Leute, die, es hat auch jemand eben im Chat gesagt, nicht alle glauben an das Buch so oder leben nach dem Buch. Ja, das war, ja. Aber das stimmt schon sicherlich auch, und ich habe auch nichts dagegen, wenn Leute, die ihre Religion auf so eine Weise begreifen. Ja, so wie viele Leute bei uns halt auch Weihnachten feiern, aber halt nicht mehr ihre Frau steinigen, wenn sie ohne Bedeckung aus dem Haus gegangen ist. Da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Das Problem sind diese Leute, und das werden wir gleich, glaube ich, auch nochmal in diesem Artikel über die Reaktionen in Schulen mitbekommen, ja, auf die Attentate, dass es diese Leute gibt und dass es unglaublich viele von den Leuten gibt und gerade auch unter den jungen Leuten, die eher wieder in die Richtung gehen, das Buch ist das Gesetz, und auch sicherlich als Abgrenzung von uns, ja, die sagen, nee, wir möchten halt unser eigenes Ding haben, und das ist in dem Fall halt dieser religiöse Fundamentalismus, aber das ist eine Entwicklung, die nicht wir zu verantworten haben, Stefan. Würde ich auch sagen, ja. Ausbildung in Deutschland, mehr Ausbildung deutscher Imame, die in unserem Verständnis von Meinungsfreiheit und auch Kritik in ihrer Religion predigen. Wir brauchen. Ja, und das ist ja das Ding. Super geklappt auf jeden Fall. Dieses Ding hatten wir schon 1000 Mal und ich sage es trotzdem immer noch mal wieder gerne. Ich habe da auch gleich noch eine Quelle dazu. Das funktioniert so nicht. Das ist absolutes Wunschdenken. Das wird immer wieder von der Politik verbreitet, dass das gehen würde, dass man quasi da dann irgendwie die Leute dann, dass die dann staatlich angeleitet werden, eine bestimmte Auslegung von der Religion zu machen, oder dass man sich dann halt die rauspickt, die diese Auslegung von der Religion, die man haben möchte, dann verbreiten. Das ist aber falsch. Das funktioniert nicht. Und das merkt man auch schon daran, dass es ja auch bei zum Beispiel der katholischen Kirche auch nicht funktioniert. Das ist nämlich ein guter Vergleich, weil wenn es hier heißt, ja, die werden vom Ausland geleitet und so, die katholische Kirche, Inhalte der katholischen Kirche werden auch im Ausland bestimmt. Und da kann man trotzdem nicht sagen, das ist jetzt alles egal, was die machen. Klar, die müssen sich hier an die Gesetze halten, aber wie die ihre Religion auslegen und ob die dann sagen, dass halt Frauen nicht ins Priesteramt gehören, wenn das deren Vorstellung ist, dann haben wir da überhaupt nichts dagegen zu sagen. Dann können wir uns zwar hinstellen und von früh bis spät uns darüber aufregen und denen sagen, du, mach das mal nicht oder so. Aber das ist alles keine Voraussetzung dafür, irgendwelche Gelder vom Staat zu kriegen oder irgendwelche theologischen Ausbildungen zu machen, vom Staat finanziert, so wie das jetzt hier aktuell immer läuft. Und dann ist es auch noch die Sache mit diesem, wenn man sich dann denkt, man sucht sich einfach irgendwie die Seran Artis oder irgendwen daraus, der halt ein aufgeklärtes Bild vom Islam irgendwie vertritt. Das funktioniert nicht aus dem einen Grund, und das ist immer wieder festgehalten worden. Man kann nicht mit den kleinen Verbänden zusammenarbeiten, sondern man muss mit den kopfstärken Verbänden zusammenarbeiten, weil das nämlich in der Demokratie so ist, dass das passiert, was die Mehrheit der Leute da will. Und das bedeutet im Klartext, dass man dann bei der DTIP ist und hier diesem anderen Verein hier von den Persern, ich vergesse mal, wie der heißt, IEF irgendwas oder so, und dass man dann mit denen hinterher am Tisch sitzt. Das bedeutet das. Und nicht anders kann es laufen mit dem aktuellen, so wie das immer wieder verfassungsrechtlich festgehalten wurde, läuft es genauso. Also dieses Ding von wegen, ja, wir bilden die einfach aus, wir holen die einfach alle rein in unser System und dann haben wir die ja unter Kontrolle sozusagen, was da immer wieder irgendwie erzählt wird, es stimmt nicht. Es hat noch nie gestimmt, es ist absolut leere Phrase, und was man stattdessen machen sollte, ist diesen ganzen Krempel mal auseinanderpflücken und das alles mal vernünftig trennen und sagen, hier ist jetzt der Staat und das öffentliche Leben und so, und da ist irgendwie euer Religionszeug, das könnt ihr alles in eurer Freizeit gerne betreiben, wenn ihr da Lust drauf habt, oder die können auch da irgendwelche Leute anstellen und machen und tun, wie ja ein Verein oder irgendwas in Deutschland auch können, ohne irgendwelche Kirchenrechte, und fertig. Und nicht immer dieses Ding von wegen so, ja, wir sind ja so super hier in Deutschland, weil wir irgendwie die Religion hier unsere Fuchtel haben, wo wir dann irgendwie denen sagen können, nee, hier, mal änder mal deine Ansicht so und so. Das läuft jetzt schon mit den christlichen Kirchen nicht und das wird mit dem Islam erst recht nicht funktionieren. Wir brauchen mehr islamischen Religionsunterricht, damit Jugendliche und Kinder ihre Auffassung von Religion nicht in Moscheevereinen bekommen, in die wir nur schwer hineinblicken können. Wir müssen aber auch Moscheevereine kritischer durchleuchten und ausleuchten. Wir müssen darauf achten, dass sie nicht aus dem Ausland finanziert und damit beeinflusst oder gar gesteuert werden. Und wir brauchen auch nicht zuletzt städtebauliche Konzepte, um dafür zu sorgen, dass nicht Räume entstehen, in denen Muslime sich selbst überlassen sind. Das ist der Bereich der Prävention. Der Bereich der Reaktion und auch Repression muss beinhalten, das ist schon angesprochen worden, auch Strafverfolgung konsequent ausgeübt wird, dass keine Straftaten bagatellisiert werden oder eine Art Rabatt gewährt wird. Es müssen auch Gefährder konsequent überwacht werden, nötigenfalls auch mit Einsatz elektronischer Fußfessel. Und sie müssen, da wo es rechtlich möglich ist, eben auch konsequent abgeschoben werden. Das ist auch ein Punkt, ich blicke auf die Kollegen der Grünen, den die Grünen mal in sich auch klären müssen. Auch sie fordern, da wo es rechtlich möglich ist, Abschiebung konsequent durchzuführen. Im Bundesrat aber erschweren sie konsequenten Abschiebungen, indem sie verhindern, dass manche Länder wie Georgien oder Maghreb-Staaten als sichere Länder anerkannt werden. Das mag ein anderer Punkt sein, aber es gehört insgesamt zu diesem Bereich hinzu. Und schließlich müssen wir auch dafür sorgen, dass Vereinsverbote konsequent geprüft und ausgesprochen werden, wo es möglich ist und geeignet, Entstehung von Islamismus zu verhindern. Und der dritte Bereich ist der Bereich der Kooperation, der besseren Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden im eigenen Land. Wir fordern seit langem eine Föderalismuskommission zur Reform unserer Sicherheitsstruktur, um die Strukturen zu verbessern und zu überarbeiten, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Wir brauchen das auch auf europäischer Ebene. Wir müssen Europol weiterentwickeln zu einem europäischen Kriminalamt, um da die Zusammenarbeit und den Austausch der Informationen und Daten zu verbessern, zu einer europäischen Querdatei. Und wir brauchen auch eine bessere internationale Zusammenarbeit, weil auch der Islamismus international betätigt. Warum zum Fick habt ihr das alles noch nicht gemacht? Also zumindest die Sachen, die keine datenschutzrechtlichen Bedenken aufwerfen. Also zum Beispiel die bessere Zusammenarbeit oder eine europäische Gefährderdatei. Oder was macht ihr da eigentlich im Bundestag? Ja, ich denke mal, zu der europäischen Gefährderdatei gehört noch ein bisschen mehr dazu als nur der Deutsche Bundestag. Ja, aber ich höre als nur Gerede und ich höre immer das gleiche Gerede, Chris. Ich bin so leid langsam. Weil das ist einfach, ja. Es kommen nach jedem von diesen Anschlägen kommen die gleichen dummen Sprüche und dann wird irgendwie eine Woche ganz betreten geguckt und dann geht es wieder weiter mit dem anderen Kram. Ja, eben. Also ich meine, jetzt ist es ja auch schon wieder total in den Hintergrund gerückt, das ganze Thema. Also es ist ja noch nicht mal eine Woche her, seit das letzte Ding passiert ist. Ich habe mich gefragt, was wohl ein Land macht, wenn es mal irgendwann was dagegen machen möchte, was eben auch dann vielleicht wirkt oder entsprechend einen lauten Hilferuf darstellt. In Frankreich zum Beispiel, könnt ihr mir vorstellen, dass jemand einfach, weiß ich nicht, diese Moscheen oder sowas verbieten. Ne? Nee, das ist in Frankreich sogar schon passiert. Ich glaube, 4 Stück haben sie schon zugemacht und ein Haufen andere werden geprüft. Und nur so geht's. Ja, die Grauen Wölfe haben sie auf jeden Fall geoutlawed in Frankreich. Und Macron hat auch getwittert, dass man die Schengen-Grenzen jetzt besser kontrollieren müsste. Ja, der Kurz hatte doch auch sowas gesagt, wie von wegen die Zeit der Zusammenarbeit ist vorbei oder sowas. So wenig versöhnlich. Muss ja auch irgendwann mal auch was passieren. Und wenn schon bei uns niemand den Arsch in der Hose hat, bin ich froh, dass den ich eigentlich überhaupt nicht mag und Kurz, den ich eigentlich überhaupt nicht mag, dass diese Leute wenigstens das Kind beim Namen nennen und halt nicht wie jetzt hier wieder, oh, wir machen eine Aussprache eine Stunde und danach gehen wir alle irgendwie Prosecco trinken oder was. Ja, und in der Aussprache reden wir mal drüber. Also ich meine, von anderen Fraktionen, ich weiß nicht mehr, ich glaube CDU oder so, eine von den Regierungsfraktionen, da hat man sich ja nur auf die Schulter geklopft selber, dass man ja jetzt endlich diese Quellen-TKÜ und diesen Kram jetzt macht, also diesen ganzen Scheiß, der schon wie oft jetzt, 2-mal glaube ich, mittlerweile verfassungsrechtlich gescheitert ist und das sind immer dieselben dummen Ideen, die Leute haben, immer dieselben Ideen. Und das ist alles, was ihnen dazu einfällt. Wir brauchen neue Instrumente. Ja, ich meine, klar, die Instrumente braucht man irgendwo auch, aber dann halt muss man auch die Instrumente haben, die dann nicht verfassungswidrig sind oder wo wir dann nicht sagen, so, ja, doch, das ist mit der Freiheit, ist ja eh egal, so, wir tauschen das jetzt komplett gegen Sicherheit und alles wird gut, so. Und parallel sind wir dann aber natürlich auch antirassistisch, mit anderen Worten, wir schauen dann irgendwo doch wieder weg. Und konzentrieren uns nur auf den Rechtsextremismus oder irgendwelche schlauen Ideen, die dann da wieder bei rauskommen werden bei diesem ganzen Kram. Also, wo ich mal mit rechnen würde, so wie ich die kenne. Aber ja, es ist schon wahr. Und wie gesagt, dieses Ding, was er da meint mit von wegen, ja, wir müssen uns nur an einen Tisch setzen, wir müssen die nur alle reinholen ins System und so, das ist ein fataler Fehler. Tut mir leid. Das ist ein Trugschluss einfach, dass die Leute da, dass das irgendwas bringt, genauso wie mit, ja, dann, sonst hören sie es ja von den Predigern da, ja, die hören es, sonst hören sie es auch von den Predigern. Dann haben sie im muslimischen Religionsunterricht und am Freitag sind sie trotzdem beim Prediger, der denen dann da irgendwie sagen kann, ja, hier, wenn du dies, das und jenes gehört hast, irgendwie da, das ist einfach nur, was die Kuffar dir da erzählen wollen. Und wenn es gibt ja, es kursiert ja auf Twitter auch so ein Video aus so einem Religionsunterricht, Ja, und vor allem dieser wo es Religionsunterricht läuft geht, so, ja. ja, kann denn ein Christ in den Himmel kommen? Nein. Kann ein Jude in den Himmel kommen? Nein. Also da wird doch auch unüberwacht Ja, Blödsinn geredet. und das läuft nämlich ja genauso wie das, was ich eben hatte mit der Imam-Ausbildung. Das ist genau das gleiche beim Religionsunterricht. Ja, wahrscheinlich sind es sogar auch teilweise Überschneidungen. Ich meine, zu meiner Zeit waren auch öfter noch Priester im Religionsunterricht eingesetzt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber also würde mich nicht wundern. Ja, dazu wollte mir mal ein ehemaliger hoher Funktionsträger der FDP erzählen, das gäbe es nicht. Habe ich aber auch tatsächlich am eigenen Leibe erlebt. Das war zwar nur aushilfsweise, dass der Pfarrer da katholischen Religionsunterricht gegeben hat, aber das ist schon mir selber auch passiert, ja, in den 90er Jahren. Als ich zur Schule gegangen 70, bin, 70er, 80er, war das absolut normal. Also gerade in kleineren Gemeinden, wo dann eine Grundschule ist, heißt dann der Pfarrer gekommen in Religion dran. Ja, und sag mal, kleinere Gemeinde. Also ich bin ja hier in der Ja, Kathole in Hofer, in Hannover ja, ist eine genau. kleinere Das ist eine Gemeinde. kleinere Gemeinde, genau. So sieht's wohl aus. Und da war halt auch nicht viel. Und die Katholiken haben da ja auch darauf bestanden, dass das nur von ihren Leuten da gemacht wird, ne? Also die anderen katholischen Religionslehrer, die ich hatte, die waren auch nur dafür da. Das war Und nicht so wie bei den ihr. Evangelien, dass das irgendwelche Lehrer dann waren, die das gemacht haben, sondern bei mir waren das immer welche, die auch nur dafür dann an die Schule gekommen sind. Zuschauer Pi 123263 sagt, Priester gibt es auch heute noch im Religionsunterricht. Danke für diese Information. Dreiklang aus besserer Prävention, besserer Reaktion und besserer Kooperation muss unser Instrument sein, um den Islamismus bei uns in Deutschland und in Europa besser und effektiver zu bekämpfen. Vielen Dank. Ach so, mir erzählte noch ein, das auf jeden Fall. Mir erzählte noch ein Bekannter, dass es eine Doku gibt von der ARD oder so, wo sie dann in den in Moscheen noch drin waren und da die Prediger übersetzt haben und so. Das war auch alles schon ein bisschen, oder einiges davon war schon ziemlich extremistisch und das haben sie so in der ARD auch gesagt und gezeigt. Ja, Ne? über den Beitrag haben wir damals, glaube ich, sogar gesprochen, in irgendeinem alten Stream. Ja, Das okay. war dieser Typ, der so, der alle möglichen Sprachen konnte und fließend Arabisch und so und sich dann dazu gesetzt hat. Ja, Und weiß mal ich nicht. gehört hat, was da Ja, so. von Zapp, Ja, genau. der auch Ist bei so. Zapp, der, mir ist jetzt aber gerade sein Name entfallen, ja. Ja, und jetzt haben wir hier nämlich den Cem Özdemir, der hier bei Twitter schreibt, der NRW fordert ein Mitglied der Lehrplankommission und islamischer Religionslehrer schon mal Verzicht auf Themen wie Evolution oder Kritik an der Situation in der Türkei. Fundamentalismus und Nationalismus haben in unseren Schulen nichts verloren, Ja, sagt das habe ich Herr jetzt, glaube ich, auch Özdemir. letztens gehört, Und so das eine ist Art. richtig, dass das da nichts verloren hat. Und ja, was man da machen muss, damit das da nicht hinkommt, ist diesen Religionsunterricht streichen, nicht mehr machen. Und wenn es dafür notwendig ist, dass man den für die Christlichen, fürs Christentum auch nicht mehr macht, dann ist das alles fein. Da muss man das auch streichen, weil das ist sowieso alles Humbug und ein Überbleibsel von dem zauberhaften Reichskonkordat, wo damals die Adolf Hitler, NSDAP quasi als kleinen Kuhhandel, die Katholiken ins deutsche Bildungssystem reingefischt hat als Ausgleich dann halt dafür, für die Zustimmung zu dem, was sie da halt so vorhatten. Und da sind wir halt immer noch dran gebunden, weil ja die Bundesrepublik Deutschland ja identisch ist mit dem damaligen Deutschland von der rechtlichen Seite her. Und deswegen. Aber nur nach Seerecht. Oder so. Ja, das ist so. Ja, das kannst du wieder erzählen. Weißt du, was Personalausweis, Gelbezettel. Ja, BRD, GmbH, und KKG, genau. Aber das hier, was er schreibt, erinnert mich an eine Geschichte, die mir jemand letztens erzählt hat. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber eine jüngere Person. Und, da ging es um die Inhalte einer Schule. Und die meinte, dass die ganz wenig über den Holocaust gelernt hätten. Nicht so viel, du hast wenig über den Holocaust gelernt. Wie kommt das denn? Wir haben das doch, ich habe das jahrelang jedes Jahr durchgekaut, so ungefähr. Nichts anderes so. Und die meinte ja, dass es eben mit den ausländischen Schülern zusammengehangen hätte, dass die bei dem Thema nicht so gut funktioniert hätten oder so. Ich weiß nicht genau, aber ich hatte das nicht so beschrieben, aber also offensichtlich wird auch teilweise eben werden da Sachen ausgeklammert, die nicht so gut ankommen oder so. Ja, hatten wir ja letztens auch schon diese Geschichte, dass Lehrer sich auch bedroht fühlen könnten und Themen wie Schindlers Liste in der Klasse gucken halt nicht mehr gehen und so. Ich werde den ganzen Religionsunterricht, um da nochmal anzuknüpfen, den ganzen Religionsunterricht einfach zu streichen und dafür zwei Stunden oder wie lange Religion in der Woche hat, zwei Stunden Philosophie und Ethik zu lernen. Also Philosophen genau, lesen. Das ist alles fein und dazu möchte ich einfach nur nochmal anmerken, dafür braucht es eine Grundgesetzänderung, weil nämlich der Religionsunterricht als einziges Schulfach im Grundgesetz steht, dass es den geben soll. Und Stürre hat der Herr Thomae nicht eben gesagt, im Grundgesetz steht nichts von Konfessionen? Was er damit ja meinte ist, da steht halt nicht evangelisch oder katholisch drin. Ne, das war ja gerade meine Anmerkung, dass das ja im Prinzip auch egal ist. Aber dieser ganze Kram, dass die Religionen da machen und tun dürfen, steht da sehr wohl drin. Und deswegen. Genau, aber das kommt im Endeffekt dabei raus. Und das ist jedes Mal so gewesen und es wird auch jedes Mal so sein. Also verabschiedet euch von dieser Vorstellung, dass man, indem man die Leute einfach nur ins System reinholt, da irgendwelchen Frieden reinkriegt. Es ist einfach, es passt nicht, es wird nie passen. Hört auf mit dem Kram, macht das Religionszeug ins Privatleben von den Leuten und fertig. Es gibt eh nur eine echte Religion, das sind die olympischen Götter. Ja? Von Disney. Nee, vom Olymp. Kannst du den irgendwie römisch oder griechisch nennen, aber noch ein Spruch über meine Religion und dann komme ich vorbei und dann, ne, weißt ja. Oh mein Gott, der öffentliche Friede ist gefährdet. Jetzt muss ich werfe einen Blitz nach dir. Ja, letzte Woche hatten wir ja diesen Artikel von Politico mit dem Überschrift Frankreichs gefährliche Religion des Säkularismus und wie man jetzt hier lesen kann in dieser Note from the Editor. Haben sie sich dazu entschieden, diesen Meinungsartikel wieder wegzunehmen von der Seite und mit der Begründung does not match our editorial standards, also unseren Grundsätzen nicht gerecht, unseren, wie sagt man, editorial Ansprüchen, glaube ich, ne? Editorial, was ist, Ansprüchen. Ja, nee, was bedeutet Editorial auf Deutsch? Unseren. Ja, gestalterisch würde ich mal vielleicht sagen in dem Fall. Sprachlich, gestalterisch. Von der Ausrichtung des Magazins halt. Wobei ich mich dann immer frage, warum man das überhaupt publiziert, ne? Weil ich finde es im Endeffekt, wenn man das schon irgendwie veröffentlicht, dann würde ich auch schon das dann so lassen, zumal das ja auch als Opinion. Die schreiben ja nicht nur jetzt hier, dass es ein Opinion-Artikel war, sondern Das stand ja auch über dem Artikel selber groß drüber. Und insofern weiß ich halt nicht, warum man das dann wieder weglöschen muss, weil dann sollen sich doch die Leute einfach den Meinungsartikel durchlesen und sich dann mal mental damit auseinandersetzen, ob sie das auch so sehen. Und dann eventuell da, weil, also ich fand es eigentlich insofern halt ziemlich gut, dass es diesen Artikel gab, weil ich ja hier schon mehrfach darauf hingewiesen habe, dass diese Leseart von wegen, dass ja diese Trennung von Staat und Kirche ja quasi auch Weltanschauung wäre und dass das ja ein Grund eigentlich dafür wäre, warum in Frankreich so viel da abgeht im Vergleich zu uns hier in Deutschland. Und dass es halt immer quasi diese Täter-Opfer-Umkehr da gibt, so nach dem Motto, ja, das ist ja nur Wehren gegen das böse Frankreich mit seinem Säkularismus. Und da werden die Leute ja unterdrückt und so, und deswegen müssen die ja dann, können die ja gar nicht anders oder kommen sie dann auf irgendwelche Ideen. Und ja, also insofern finde ich das schon in Ordnung, so einen Artikel zu schreiben, weil dann kann man sich das wenigstens mal durch seine Rübe durchgehen lassen, diesen ganzen Kram, und sich dann mal fragen, ob man das auch so sieht. Und also finde ich eine schlechte Entscheidung, das wegzunehmen, diesen Artikel. Auch wenn ich mir schon gut vorstellen kann, dass denen das im Nachhinein peinlich war. Weil positiv waren die Anmerkungen der Leute dazu auf jeden Fall nicht. Ja, genau, da sind wir wieder bei dem Thema. Radikales in Berliner Klassenräumen, wieso muslimische Schüler die Enthauptung eines Lehrers gutheißen, dass ich so einen Artikel überhaupt lesen muss, dreht mir schon den Magen um. Einige Berliner Schüler begrüßen den Tod des französischen Pädagogen Paty. Dahinter steht ein Problem mit streng konservativer Erziehung, und deswegen ist auch dieses ständige Unterschiede machen zwischen Islam und Islamismus zwar nobel gedacht, aber Unsinn, weil wir sehen hier ganz normale Jungs, die sicher wollen ein paar von denen auch Edgelords sein, ich habe keine Ahnung, aber ein muslimischer Schüler der 8. Klasse habe die Schweigeminute gestört und erklärte, Paty habe doch das bekommen, was er verdient hat. Der gehörte hingerichtet, er hatte den Propheten beleidigt. Insgesamt 4 Kollegen, sagt der Herr Nitsch von der Gustav-Freitag-Schule, seien zu ihm gekommen. Der Tenor ihrer Berichte war immer der gleiche. Muslimische Schüler sagten, die Tat sei richtig gewesen, bloß keine Schweigeminute für so jemanden. Ich, 8. Klasse, wie alt ist man da? 13, 14, sowas? Klar, Edgelord, aber irgendwer packt das auch in seinen Kopf. Also ist irgendwo entweder bei den Eltern oder der große Bruder oder der Imam oder die Koranschule, irgendwer packt das ja in diese Köpfe, und solange das nicht aufhört und wir immer sagen, ja, Religionsfreiheit, Religionsfreiheit, aber dieses, wenn diese Religionsfreiheit halt bedeutet, dass sowas passiert, dass wir Menschen hervorbringen, die glauben, ihr Buch sei halt so wichtig, dass man Leute umbringen kann, ich weiß nicht. Ein Lehrer an einer integrierten Sekundarschule in Schöneberg erzählt, einer seiner muslimischen Schüler habe gesagt, dass jemand umgebracht wird, ist doch nicht so schlimm. Ich verstehe es nicht, also wie wir sowas zulassen können. Ich habe jetzt Angst, sagt eine erfahrene Schulleiterin. Das Lehrpersonal hat ein mulmiges Gefühl. Lea Hagen, Lehrerin an einem Kreuzberger Gymnasium, sagt, eine gewisse Angst haben wir alle, aber viele reden nicht darüber. Ja, und da wären wir jetzt bei dem Thema von vorhin, was wir uns gefragt hatten, was die bezwecken mit sowas. Nämlich genau das bezwecken die damit. Die Schüler kommen aus einer Parallelgesellschaft, sagt der Verbandsvertreter Nitsch. Die gehen neben der Schule noch in die Moschee. Die werden dann mit einer Demokratie konfrontiert, die sie in ihrer Parallelwelt nicht kennen. Die Denkweise dieser streng konservativ erzogenen Schüler zeigt sich vor allem beim Thema Israel. Wenn man im Geschichtsunterricht das Dritte Reich behandelt, dann sagen muslimische Schüler, ey, das ist doch gut, dass die Juden ausgerottet wurden, erzählt ein Pädagoge. Ein Lehrer, der in Schöneberg unterrichtet, sagt, dass ein muslimischer Schüler den Unterricht gesprengt hat, nur weil ich das Wort Israel benutzt habe. Danach habe es endlose Diskussionen gegeben. Für Lea Hagen ist das keine Überraschung. Das hängt ja auch mit dem Medienkonsum zusammen. Die muslimischen Schüler verfolgten die Sender der Heimatländer ihrer Familien. Dort gelten Juden und Israel als Zentrum alles Bösen. In Hagens Schule gibt es viele türkischstämmige Schüler und Schülerinnen. Im Unterricht erzählten Schüler, dass sie keine französischen Produkte mehr kaufen. Das hat natürlich mit Erdogan zu tun, sagt Lea Hagen. Der türkische Präsident hat als Reaktion auf kritische Äußerungen von Macron zu Islamisten seine Landsleute aufgefordert, keine französischen Produkte mehr zu kaufen. Und im Unterricht kommen dann die Zwischenrufe. Erdogan, Ehrenmann. Und sie wirft der Berliner Senatsverwaltung vor, sie habe das Problem lange verdrängt, man wollte es nicht sehen. An ihrer Schule stellt sie Diskussionen fest, dass sich die Muslime in der Opferrolle sehen, Europa sei islamophob, es geht immer zwischen wir und euch, da gäbe es kein Empfinden für ein gemeinsames Denken, kein Gefühl dafür, dass man die Demokratie verteidigen müsse. Diese Schüler bestimmten den Diskurs, seien dabei auch in der Mehrheit. Religionsfreiheit ist ganz wichtig für sie, aber den Propheten zu beleidigen, ist für sie keine Meinungsfreiheit, sagt die Geschichtslehrerin. Martin Klesmann, Pressesprecher der Senatsbildungsverwaltung, verweist auf zahlreiche Angebote zur Demokratiebildung und auch viele Projekte zur Antisemitismusprävention. Zudem gäbe es die aussagekräftige Handreichung Islam und Schule. Themen wie Grundrechte, Meinungsfreiheit und religiöse Toleranz sind nach dem neuen Rahmenplan 1 bis 10 im Sinne von Demokratiebildung ein Querschnittsthema an Berliner Schulen. Ja, fuck. Haben wir nicht langsam gelernt, dass das nicht funktioniert? Dieser ganze Präventionsscheiß und die Angebote zur Demokratiebildung, dass die bei diesen Leuten einfach nicht ankommen? Und noch schlimmer ist ja, die verwandeln sich ja jetzt durch diese intersektionelle Unterwanderung immer weiter in die Richtung, dass die Leute ermutigen. Ja, ihr seid die Opfer. Ja, ja, ja. Doch, ist ja nicht so. Wenn ihr mal gewalttätig werdet, dann sagen wir auch, ja, können wir verstehen. Ja? Frankreichs Kolonialpolitik und so. Gibt ja ganz schlimme Gründe, warum ihr so gemein seid. Und das zusammen ist in der Stadt wie Berlin, die halt auch noch so eine starke Migrantenkomponente hat und auch eine starke Muslimkomponente hat, ist Sprengstoff meiner Meinung nach. Und wenn ich diesen Artikel lese, merken vielleicht einige, da geht mir jetzt auch beim dritten Mal lesen, hier jetzt live, die Halsschlagader tritt langsam, aber sichtbar heraus, dass wir sowas dulden, ist unsagbar. Ja, man müsste schon ein bisschen das flankieren, diese Methoden, die man da anwendet, mit gewissen Regeln, die dann auch nicht zu brechen sind, ohne Strafe oder so. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ja, nochmal Thema Religion, und zwar hatte ich ja letzte Woche schon kurz gezeigt, dass es jetzt in der vergangenen Woche hier die erste Lesung gab von diesem Gesetzentwurf wegen der Ablösung von den Staatsleistungen, die wir ja im Grundgesetz stehen haben seit über 100 Jahren. Und das ist jetzt hier quasi der Gesetzentwurf. Also die FDP, die Linke und die Grünen haben sich geeinigt auf einen gemeinsamen Gesetzentwurf. Und es wurde auch von, ja, also CDU und SPD haben sich da rausgehalten aus der Nummer natürlich. Im Endeffekt, die es jetzt im Endeffekt nochmal dann, also ohne deren Stimmen, das wahrscheinlich dann auch nicht passieren wird. Und was mit der AfD ist, keine Ahnung. Die haben sich zwar in ihren Reden durchaus positiv geäußert, aber ob sie jetzt diesem Gesetzentwurf zustimmen werden, halte ich für unwahrscheinlich. Auf jeden Fall hat man den CDU und SPD auch vorgeworfen, dass sie keinen alternativen Gesetzentwurf dazu gemacht haben, weil ja im Prinzip, wie gesagt, dieser Verfassungsauftrag ja besteht. Da wurde auch in der entsprechenden Debatte in der ersten Lesung häufiger drauf eingegangen. Und ja, was steht hier im Endeffekt drin? Also sie wollen das jetzt, also das Grundgesetz legt halt fest, dass normalerweise ist ja Religionspolitik Ländersache, und es wurde auch in der Vergangenheit häufiger dann gesagt quasi, ach, das sind wir ja gar nicht für zuständig hier im Bundestag, ist ja Ländersache. Allerdings ist die Formulierung von diesem Verfassungsauftrag nämlich so, dass da steht, dass sich halt eben der Bund oder das Reich, wie das da noch heißt, weil das nämlich schon so alt ist, dieser Verfassungsauftrag, dass da noch von dem Reich die Rede ist, quasi die Regeln, nach denen das abzulaufen hat, da regelt. Und es geht halt eben darum, dass da mal vereinbart wurde, dass es eine angebliche Enteignung gegeben haben sollte, weil irgendwelche Fürstentümer, die da verbandet waren mit den Kirchen, dann getrennt worden sind nach Napoleon. Und da wird dann halt gesagt, dass sie da irgendwelche Dinge verloren hätten, die vorher zur Kirche gehört haben, wo ich mir aber halt eben denke, so, wenn das sowieso eins ist, warum sind die dann enteignet? Also dann hat man eher genauso könnte man ja auch sagen, der Staat wurde enteignet, könnte man eigentlich auch dann sagen, weil die ja dann nicht mehr an der Kirche dran gehangen sind. Ja, und, ich meine, die haben ja auch viele, die hatten ja auch deutlich mehr weltliche Macht davor. Darum geht es halt, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, ja auch, weil. Die haben ja auch Dörfer und. Naja, auf jeden Fall, das ist jetzt halt meine was ich mich halt dazu mal frage, aber konkret, was sie dann damals gemacht haben, ist, sie haben gesagt, wir stellen gar nicht fest, wie viel das sein soll, wir machen da kein Preisschild dran. Das können wir nicht, wollen wir nicht, ist zu viel Aufwand. Wir sagen einfach, es gibt pauschale Zahlungen. Wir sagen auch nicht, wie lange, weil wir kein Preisschild dran machen. Und das ist halt eben auch der Grund, warum dieses Zeug immer noch Bestand hat. Und damals in der Weimarer Republik drohte das dann, soweit ich informiert bin, in einem Bundesland, drohte das zu kommen, dass sie diese Zahlungen da nicht mehr weiter fortführen wollen. Und daraufhin hat man damals dann im Bereich, also im Bundesbereich, im Reichsbereich, wie das damals noch hieß, hat man dann halt eben gesagt, so, ja, dann machen wir mal diesen Verfassungskram hier rein und schreiben mal, dass wir diejenigen sind, die das festzulegen haben, wie das dann abläuft, um dem halt zuvorzukommen, dass da jemand das tatsächlich macht. Also sich da so ein bisschen rauszuwieseln. Aber auf der anderen Seite, ja, wurde das dann halt verschleppt. Also wie viele, wir hatten die Weimarer Republik, wir hatten die Nazi-Zeit, wir hatten Westdeutschland, Ostdeutschland und jetzt haben wir die Bundesrepublik Deutschland. Und dieser ganze Krempel ist, oder vorher, als es bezahlt wurde, gab es das Kaiserreich. Und so lange bezahlen wir diesen Kram schon. Also vollkommen egal, was sich in Deutschland irgendwie dreht und wendet und ganze Reiche und politische Systeme, die da Staatsfinanzen kaputt gegangen und so. Die da untergehen und auferstehen, aber diese ganze Pauschalzahlung an die Kirchen wegen irgendwelchen angeblichen, die ich halt eben schon in Abrede stellen würde, Enteignungen, die da irgendwann mal gelaufen sein sollen, die bezahlen wir, bezahlen und bezahlen und bezahlen und bezahlen und bezahlen bis heute, weil halt kein Mensch Bock hat, das irgendwie einzustellen, weil da natürlich auch jede Menge Quatsch drumherum geredet wird. Also es gibt dann irgendwelche Leute, die denken, damit wäre die Kirchensteuer gemeint. Das ist aber was ganz anderes. Und dann gibt's halt Leute, die denken, dass mit diesem Geld irgendwelche Krankenhäuser bezahlt werden oder so. Das hat auch überhaupt nichts damit zu tun. Das geht alles direkt an das Vermögen von den Kirchen. Und also da wird einfach kein Schlussstrich gezogen. Und auch in diesem Ding, das soll scheinbar so sein, es wird immer wieder von allen möglichen Leuten, die sich mit der Thematik beschäftigt haben, behauptet, dass man dann Einmalzahlungen oder ein Mehrfaches von dem Jahresbetrag irgendwie machen muss. Das steht jetzt hier in diesem Entwurf auch drin. Ich glaube, es waren irgendwie 13,8% oder irgend sowas, was wir hier geschrieben haben von dem nochmal zusätzlich irgendwie von dem, was sie da irgendwie, oder das 13,8-fache oder irgendwie so, ach so, das 18,6-fache, so war es, genau, irgendwie so. Das 18,6-fache wollen sie also als Einmalzahlung oder Ratenzahlung haben, um dann halt diesen Krempel endlich zu beenden. Gut, klar, das sind irgendwelche Leute, die sich da mit dem Kram irgendwie beschäftigt haben. Nach meinem Verhältnis, also wenn ich das jetzt alleine festlegen könnte, würde ich einfach sagen, wir stellen diese Zahlung ein, komplett, Und wenn, dann sollen die Kirchen klagen vom Verfassungsgericht. Und dann würde ich halt eben so argumentieren, dass sie dann, wenn sie da irgendwelches Geld noch haben wollen, dass sie dann ein Preisschild dran machen sollen und sagen sollen, wie viel da überhaupt noch offen ist. Und das werden sie schon aus meiner Sicht aus dem Grund nicht machen, weil es in Wahrheit alles komplett überbezahlt wurde schon, was sie da. Also kein Mensch kann mir sagen, dass sie da irgendwas besessen haben sollen, was das auch nur im Ansatz rechtfertigt, diese ganzen Jahre, über 100 Jahre oder über 200, 300 Jahre, die wir diesen Krempel da jetzt schon bezahlen. Also, weil das geht ja zurück auf 1800 irgendwas, dieses ganze Zeug. Und jetzt immer noch. Also, ja, aber auf jeden Fall, ich bin da schon mal froh, dass da jetzt wenigstens mal dass es jetzt wenigstens mal in greifbare Nähe rückt, nach 100 Jahren Verfassungsauftrag, ja, dass man sich da mal bewegt, diesen Krempel zu erfüllen, weil ich überlege mal, im Vergleich dazu, was man uns jetzt noch erzählt, was wir an Parität irgendwie brauchen, weil man irgendwelche Dinge im Grundgesetz so auslegt, dass wir da jetzt irgendwelche Paritätsgesetze brauchen, und vergleicht das mal mit einem 100 Jahre alten Verfassungsgrundsatz, der eigentlich eindeutig ist in dem, was er sagt, aber den man aus irgendwelchen Gründen nicht erfüllen braucht, keine Ahnung. Aber auch die Löhne von irgendwelchen Bischöfen und so weiter drin? Oder wie ist das? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe da unterschiedliche Dinge zugehört. Also prinzipiell ist es schon so, dass die Löhne an die Bischöfe auch vom, also weil das Beamte sind, ne? Aber kann ich dir schwer sagen. Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Dinge, die ich dazu gehört habe. Es ist eine komplizierte Geschichte auf jeden Fall, dieses ganze Staat-Kirchen-Verflechtungszeug. Ja, zumindest stehen die auch mit dann unter Druck sozusagen, ja. Ja. Diese Zahlungen. So viel, ja, das ist auf jeden Fall das Ding, und die meinen da alle, das würde irgendwelche großen Konsequenzen haben. Meines Erachtens hat es überhaupt gar keine. Und ich finde es eigentlich ein mega Unding, dass da noch gar nichts passiert ist, obwohl es jetzt halt schon so lange alles im Gange ist. Und auch jetzt, dass man sich da irgendwie meint, man müsste da jetzt noch, da war von Fairness die Rede in diesen Debatten da irgendwie, Fairness gegenüber den Kirchen oder so, wo ich mir sage, das ist also überhaupt alleine das Ding, das Zeug jetzt noch zu erheben, ist eigentlich eine Frechheit sondergleichen. Also, ja, aber genug gerantet zu dem Thema. Apropos Frechheit und so. Kommen wir nun nochmal wieder in den Bundestag, und zwar zu dem Ausschuss, der sich beschäftigt hat mit der Berateraffäre vom Verteidigungsministerium. Das ist letzte Woche gelaufen, fast vollkommen ohne Beachtung. Und das ist der Ulla von der Leyen, oder was? Ne? Mit der Ulla von der Leyen, ja. Und weil es so vollkommen ohne Beachtung gelaufen ist, haben wir uns gedacht, wir beachten das mal. Und haben das hier mal mit reingenommen. Und ich möchte euch auch jetzt davon noch mal ein bisschen was vorspielen. Ja, oder gerne. Das war ein ordentlicher Skandal eigentlich. Ne? Machen wir mal lieber einzeln. Erstmal den CDU-Menschen. Henning Otte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beraten heute den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses Beraterverträge, ein denkwürdiger Untersuchungsausschuss. Und wir müssen uns gleichzeitig befassen mit einem Antrag der AfD auf Aberkennung einer Ordensverleihung, die schon jahrelang her ist. Und auch das ist denkwürdig, denn es ist eine kleinteilige Sicht der AfD, die den Erfordernissen der Sicherheitspolitik und des Verteidigungsausschusses nicht gerecht wird. Wir sollten uns viel mehr damit befassen, wie können wir die Einsatzlage. Was hat denn ein fucking vor Jahren vergebener Orden mit der Sicherheit und der Verteidigungspolitik zu tun? Und die Frage, ob man den aberkennen sollte oder nicht. Hier wird doch gleich schon wieder von vornherein geframed und gebastelt, dass es so passt, dass man der AfD einen mitgeben kann. Das war auch übrigens gar nicht das Thema der Besprechung, sondern es ging ja, das war auch das, doch, das war schon auch das Thema, weil die haben das ja damit verhandelt. Aber ja, das ist ein bisschen unglücklich auf jeden Fall, dass sie das damit verhandelt haben. Aber da wird auch noch andere Parallelen ziehen, die ein bisschen merkwürdig sind. Nicht nur zur AfD. Die Einsatzausrüstung der Bundeswehr verbessern, die Beschaffungsmaßnahmen so gestalten, dass das Gerät schneller bei der Truppe ist? Wie können wir uns innerhalb der NATO-Fähigkeiten aufstellen, Landesbündnisverteidigung verbessern und auch die Besoldung verbessern? Das sind Themen, mit denen wir uns befassen müssen. Und nicht müssen wir einem Phantom hinterherjagen, was die Opposition ein Jahr lang gemacht hat. Da stehen die Linken mit der AfD zusammen, da stehen die Grünen die Linken mit der FDP, die Grünen mit der AfD, das sind ganz neue Konstellationen, die sich dort in der Opposition gebildet haben. Aber es kommt ja nicht drauf an, wenn man... Das ist doch schön, Sachpolitik. Das ist ja unerträglich widerlich. Das ist ja wie im Kindergarten, wie im intersektionalen Kindergarten. Na, du hast mit dir so und so gespielt, ne? Ja, auch dieses... Da sollte man auch drüber stehen, einfach über sich gar nicht auf das Spiel einlassen, weil beim nächsten Mal ist es dann wieder die CDU, die für irgendwas stimmt und dann heißt es wieder, das ist ja praktisch der Schulterschluss mit der AfD, vielleicht solltet ihr mal drüber hinwegkommen, dass es die AfD gibt. Ja, und außerdem, was er da jetzt gerade erzählt von wegen bessere Beschaffung und so, ja, das war das Ziel irgendwie von der Beratertätigkeit. Das Ding ist nur, dass sie da überhaupt nichts zu gebracht haben. Was sie gemacht haben, ist jede Menge Steuergeld verbraten an ihre Freunde und Kumpanen. Und das werden wir gleich noch feststellen. Wenn man in der Opposition ist, dann ist ja nicht Verantwortung gefragt, das ist ein Privileg der Opposition. Das parlamentarische Recht erfordert es ein, dass wir uns in einem solchen Untersuchungsausschuss auch solchen Sachverhalten widmen. Und es ist gut, dass das Ergebnis auch nicht einfach zu den Akten gelegt wird, sondern dass es hier im Deutschen Bundestag im Plenum beraten wird. Aber der Aufwand eines Untersuchungsausschusses muss sich auch am Ergebnis messen lassen. Und eine gute Erkenntnis ist sicherlich dieses Untersuchungsausschusses, dass wir nach Artikel 45a Absatz 2 gesagt haben, wir setzen den Verteidigungsausschuss als Untersuchungsausschuss ein und bilden einen Unterausschuss. Das hat sich, glaube ich, erstmals auch in der Geschichte des Parlamentarismus bewährt. Aber der Aufwand, der war enorm, meine Damen und Herren. 17 öffentliche Sitzungen, 41 Zeuginnen und Zeugen wurden vernommen. 4.700 Akten wurden durchgearbeitet. Das ist mal als Verständnis 400 Meter Regal. Meine Damen und Herren, wir sind uns einig, dass Vergaberechtsverstöße geahndet werden müssen und dass die Exekutive sich nur in dem Rahmen bewegen darf, der vom Parlament und von den Gesetzen vorgegeben ist. Und es ist gut und es ist richtig, dass wir genau hinsehen. Aber die Erkenntnisse aus diesem Abschlussbericht sind auch nicht sonderlich neu. Ja, die Vergabe in diesem Maß, wie wir sie festgestellt haben, waren falsch und waren auch vergaberechtlich nicht in Ordnung. Ach so, das ist nicht neu. Scheinbar nicht, ja. Ah, geil. Ja, wie cool das da ist. Ne? Ja, das ist alles, das war verkehrt. Und das ist immer so, es macht jetzt auch so. Aber ich meine, im Endeffekt, die AfD und die Linken und die Grünen und 400 Meter Aktenschrank, also. Wie konnte das passieren? Auch nicht, wenn sie in der guten Motivation waren, die Einsatzausrüstung der Bundeswehr hiermit zu verbessern. Nein, das darf nicht sein und das darf sich auch nicht wiederholen. Berater sind aber dennoch wichtig, aber in zeitlich begrenztem Rahmen und im angemessenen Umfang. Und das ist die zweite Erkenntnis. Beratung so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und Bekanntschaften dürfen natürlich keine Rolle spielen. Wir brauchen aber auch externe Beratung, um neue Erkenntnisse zu bekommen, auch im internationalen Recht. Und ich höre Sie immer wieder raus, Frau Kollegin Strack-Zimmermann, das war ja vorher bekannt, dass es dort Fehlleistungen gab. Sie konnten diesen Ausschuss gut für Ihren Oberbürgermeisterwahlkampf nutzen, aber der Schuss, der ging doch irgendwie voll daneben. Denn die Richtlinien waren schon erlassen. Die zentrale Vergabefachaufsicht war vom Ministerium eingerichtet. Vielmehr sollen wir die Erkenntnis daraus ziehen, dass viele gute Ideen wahrnehmbar geworden sind, viele Innovationen, die das Ministerium bisher hatte. Wir können nur Dank sagen an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen und auch des Untersuchungsausschusses für die geleistete Arbeit. Viel Lärm um nichts. Den Antrag der AfD lehnen wir ab, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege. Viel Lärm um nichts. Viel Lärm um nichts, außer den ganzen Kram, den wir festgestellt haben, der scheiße war. Ja. Was haben Sie denn konkret beantragt? Viel Lärm um nichts. Jetzt die AfD oder wie? Hm. Ist nicht so wichtig. Okay. Aber ich würde euch ganz gerne den Herrn von den Grünen, das war der, glaube ich. Der von der SPD sieht auch schlimm aus hier, unter ihm. Ja, der von den Grünen war auf jeden Fall ganz gut, den würde ich euch mal ganz gerne geben. Der hat das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ach. Ich richtig erinnere. 20 die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir über das Thema der Berateraffäre sprechen, dann sprechen wir über ein dreifaches Versagen. Wir sprechen über ein Organisationsversagen in der Organisation Bundesregierung, im BMVG im Speziellen. Wenn wir in Zeugenaussagen hören, Katrin Suder hätte die Freundschaft zu Timo Nötzl offiziell angezeigt, uns über Wochen hinweg durchfragen, wo ist dieses Dokument? Wo ist diese Meldung am Ende von der ehemaligen Staatssekretärin selbst erfahren? Nein, ein Dokument gibt es da nicht. Ich habe da auch kein offizielles Gespräch geführt. Ich bin da offen miteinander umgegangen. Wenn wir erfahren, dass Berater im BMVG ein- und ausgegangen sind, Türschilder, E-Mail-Adressen, Dienstbezeichnungen hatten, die sie gar nicht als Externe erkenntlich werden ließen, sondern sie dann aussahen, wie wären sie Angestellte oder Beamtinnen und Beamte des BMVG. Das ist doch übel, oder? Also da waren echt Leute angestellt als Berater, die quasi aufgetreten sind als Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums. Das muss man sich mal vorstellen. Haben die da eventuell Einblick in Sachen gehabt, in die sie überhaupt keinen Einblick haben hätten? Genau, das ist also eine Frage, die da auch gestellt wurde. Also ich weiß nicht mehr, ob das jetzt von ihm auch noch war, aber auf jeden Fall einer der Redner hat das genauso formuliert auch. Also dass Externe nicht so kenntlich gemacht werden, das ist absolut unüblich, will ich nur mal kurz anmerken. Ich weiß nicht, ob in Ministerien, also aber... Also eine Täuschung der eigenen Leute oder so. Ne? Also ich würde mal denken, dass das gerade in so einem heiklen Ministerium wie dem Verteidigungsministerium auch unüblich sein sollte, ja. Meine Damen und Herren, muss man feststellen, das Verteidigungsministerium war zwar gut drin, sich Externe ins Haus zu holen, aber es war miserabel drin, auch nur die einfachsten Vorschriften und Regelungen zu treffen, wie man das Geschäft von Externen und externen Rat von hoheitlichen Aufgaben trennt. Zweiter Punkt. Wir reden über ein Führungsversagen. Wenn man wie die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sich entscheidet, die Probleme, die es im Verteidigungsbereich gibt, dadurch zu lösen oder lösen zu wollen. Wir wissen heute, es war ein untauglicher Versuch, indem man den Einsatz von Beratungsfirmen massiv ausweitet. Dann muss man auch Vorsorge treffen und Leitplanken setzen. Dann muss man als Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt aktiv einfordern, dass Regeln, die vorhanden sind, auch richtig befolgt werden. Ursula von der Leyen war das so ziemlich egal, was da geschah. Ihr ging es um schnelle, kurzfristige, öffentlichkeitswirksame Ergebnisse. Und am Ende des Tages hat sich für uns der Eindruck aufgetischt, dass der Zweck die Mittel heiligen soll. Das, meine Damen und Herren, hat nichts mit politischer Führung und nichts mit Führungsverantwortung zu tun. Die war doch neu. Ne? Die war ja neu und da. Die konnte das gar nicht wissen. Und Herr Otte, da war ja Ihre Rede das fleischgewordene Beispiel dafür. Das war die Gnoseophobie Ihrer Fraktion und der Bundesregierung. Wenn Sie nicht wissen, was Gnoseophobie ist, ist die panische Angst vor Wissen. Und die haben Sie über Woche für Woche im Ausschuss unter Beweis gestellt. Und auch dieses Verteidigungsministerium, das nicht nur unfähig, sondern unwillens war, jetzt tatsächlich Einsicht zu zeigen. Herr Otte, Sie haben nicht nur schlecht Ihre eigenen Leute verteidigt, Ihnen war es so ziemlich egal, was dieser Untersuchungsausschuss eigentlich macht. Und das ist am Ende des Tages auch einer Fraktion wie der Ihren unwürdig. Meine Damen und Herren, wir haben eine ganze Menge aus diesem Ausschuss gelernt, auch für die Zukunft. Ich hoffe, es wird Beachtung finden und diese Ereignisse werden sich nicht mehr wiederholen. Herzlichen Dank. Ja. Ja, jeder gesehen, dass das Freunde waren, braucht man keinem sagen. Also, war kein Zettel für. Ja, sind ja offen damit umgegangen. Ich habe das schon mal gehört, dass man Freunde offenlegen sollte und dass man nicht irgendwie Geschäfte mit Freunden. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Ich glaube auch, ja. Das war, glaube ich, im Verteidigungsministerium auch von ethischer Journalismus im Verteidigungsministerium oder so. Darum ging es. Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern. Das war im Verteidigungsministerium der Spielekultur. Das war so eine Geschichte, ich erinnere mich auch dunkel. Ach, Chris, du musst doch nur wieder für alle Gamer sprechen. Ja, habt ihr genug oder wollt ihr noch den AfD-Mann oder... Ich fand der von der SPD sah lustig aus. Unten okay. Der. Nicht die Simtje Möller, sondern hier. Da muss ich schon lachen, wenn ich ihn sehe. Komm, Dennis. Das ist wie so eine Täuschung manchmal, ne? Ja, kann sein. Ich kenne ihn nicht. Und, ja. Oberflächlichkeiten hier. Ja, das ist bei uns als Menschen irgendwie drin, dass man manchmal vielleicht lacht, wenn man jemanden zum ersten Mal sieht. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir durften in den vielen Nächten des Untersuchungsausschusses einiges an Erkenntnis sammeln. Ich möchte eine noch mal an den Anfang stellen, lieber Wolfgang Helmich. Ich fand nicht nur, dass das eine sehr faire Sitzungsleitung war. Ich fand es schon sehr bemerkenswert, wie man stundenlang ohne einen Stellvertreter diese Sitzung bis tief in die Nacht geleitet hat und dabei noch wirklich fair auch mal die Rügen in den Fraktionen verteilt hat. Einzig allein mich hast du ein bisschen zu hart gerügt, aber das sehe ich dir nach. Vielen Dank für deine Arbeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben einen Bundesrechnungshof, wir haben mehrere Bundesrechnungshofsberichte am Anfang gehabt, die uns... Also ich wollte eher sagen, das fängt ja schon scheiße an. Also das erinnert mich an unseren Kumpel da von Süßes, sonst gibt es Selbstbetten. Ja, Fernsehen, das müsst ihr euch so vorstellen, dass wir Internet nur, da kann man nicht entscheiden, was läuft. So ein gezwungen lustiger Einstieg, geh weg. Ja, vor allem so erstmal die Kameraden beglückwünschen für ihren Erfolg. Also Netzwerken. Helden des Parlamentes. Ja. Uns aufgezeigt haben, dass es wohl erhebliche Mängel bei der Einhaltung des Vergaberechts im Bundesministerium der Verteidigung gab. Und Aufgabe des Untersuchungsausschusses war es für mich, gar nicht primär festzustellen, ob das ob stimmte, sondern festzustellen, wie es dazu kommen konnte, dass in vielen, vielen Fällen Vergaberecht ignoriert wurde. Und die Erkenntnisse, die wir da sammeln konnten, das will ich ganz ehrlich sagen, die haben mich teilweise schockiert. Wenn uns Abteilungsleiter in der Zeugenvernehmung gegenüber gesessen haben und gesagt haben, sie hatten schon Gespräche mit externen Beraterbüros und die haben ganz tolle Vorschläge gemacht, was man in der Bundeswehr machen könnte. Und wenn dann diese Abteilungsleiter zusammensitzen und nicht überlegen, wie man diese Vorschläge aufnehmen kann und gucken kann, wo kriege ich das wirtschaftlichste Angebot, wo kriege ich das beste Angebot, wie schaffe ich es, das Vergaberecht umzusetzen, sondern wenn sich diese hochdotierten Abteilungsleiter hinstellen und nur nach Wegen suchen, das Vergaberecht zu umgehen und den durchzusetzen, den man da schon sitzen hatte, dann finde ich, darf das in einem Ministerium in Deutschland nicht passieren und dann darf das in einem Rechtsstaat nicht passieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die zweite Erkenntnis war die Frage, wie wurde das Ganze eigentlich aufgearbeitet? Wir haben ja, bevor wir irgendwann in diesem Untersuchungsausschuss zusammensaßen, einen Verwaltungsermittlungsbericht gehabt, wo seitens des Bundesministeriums der Verteidigung uns dargestellt wurde, wie es dazu gekommen ist. Und das Ergebnis war eigentlich, dass man am Ende gar nicht herausfinden konnte, wie das dazu gekommen ist und man das doch ad acta legen musste. Ich will sagen, auch nach den Erkenntnissen, die wir im Untersuchungsausschuss gesammelt haben, viel von dem, was unsere Beweisaufnahme erbracht hat, hat diesen Verwaltungsermittlungsbericht ad absurdum geführt. Viel von dem, was da niedergeschrieben war, hatte gar nicht die Aufgabe, aufzuklären, deutlich zu machen, wie es zu den Fehlern gekommen ist, sondern man hat den Eindruck gehabt, dieser Verwaltungsermittlungsbericht war einzig und allein dafür da, um die Führungsriege des Ministeriums zu schützen. Und ich finde, das geht auch nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn dann noch, und die Ministerin ist aus guten Gründen heute nicht da, sie kann nicht da sein, aber wenn dann dieser Abteilungsleiter, der die Verwaltungsermittlung blockiert hat, im Nachgang auch noch zusätzliche Arbeitsbereiche bekommt und für seine Schlechtleistung quasi noch befördert wird, dann finde ich das auch vollkommen inakzeptabel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die nächste Erkenntnis war, die Zeugenvernehmung der damaligen Spitze, die wir hatten. Und natürlich war es die Handschrift der damaligen Ministerin, mehr Berater ins Haus zu holen. Aber am Ende des Tages heiligt der Zweck eben nicht die Mittel. Und wenn ich schon so viele Berater ins Haus hole und sogar eine Staatssekretärin mir hole, die aus der Beraterszene kommt, dann muss ich auch sicherstellen, dass es ein engmaschiges Controlling gibt. Das hat alles nicht stattgefunden. Und wenn ich dann als Zeugin in den Untersuchungsausschuss komme, und weil ich ja jetzt in anderen Sphären bin als Präsidentin der Europäischen Kommission, finde ich, hätte man zumindest diesen Fehler mal einräumen können. Aber stundenlang dort zu sitzen und in Form von Teflon alles an sich abprallen zu lassen, das hat das Vertrauen in unseren Staat auch nicht gestärkt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Abschließend, weil der... Ja, interessant, dass es so gelaufen ist, ne? Ja, so viel zum Thema... Und, immer diese Männer können sich alles die können sich alles gefallen lassen. So, ne? Und die Frauen, die müssen immer gerade stehen für ihre Fehler. Ja, ja, merkt man schon. Ja, und die Frage, wie das so kommen konnte, die kann er sich doch wirklich an zwei Fingern ausrechnen. Die Ulla wollte das eben so. Die hat ja ihr Netzwerk gesponnen, fertig. Also sieht doch sehr stark danach aus. Präsident möchte, dass ich zum Ende komme. Ich finde, wir haben eine Aufgabe, nämlich sicherzustellen, dass in Zukunft die Entscheidungen in unseren Ministerien von Beamtinnen und Beamten gefällt werden und nicht von Beraterinnen und Beratern, weil wir haben gutes Personal und denen sollten wir den Rücken stärken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Ja, aber gerade hat der Gesetz des Personals verwahrt, es hat versucht, die Aufträge zu blockieren oder so. So gut sind sie dann vielleicht nicht, ne? Ja. Mein Herr, ich meine, es spricht ja an sich nichts dafür, sich Kompetenz ins Haus zu holen, aber um nochmal darauf zurückzukommen, was der Grüne vorher gesagt hat, es kann halt nicht sein, dass externe hoheitliche Aufgaben übernehmen, die müssen durch Festangestellte oder Beamte durchgeführt werden, sonst ist das einfach keine ordentliche Compliance. Ja, und auch nicht, dass man sich jemanden aus der Beraterszene als Staatssekretärin holt, die dann Aufträge vergibt. Das kann einfach nicht sein, weil da hast du den Filz ja vorprogrammiert. Natürlich fragt die ihre Freunde. Ich kann auch nicht glauben, dass die von der Leyen das blauäugig gemacht hat, ganz ehrlich. Ja, um dem vorzubeugen, gibt es ja dann eben diese Befragung, ob man vorher schon zusammengearbeitet hat oder ob man persönlich bekannt ist, um das auszuschließen. Ja, weil sich auch Recruiting-Expertise zu holen, ist ja auch nicht die schlechteste Idee. Allerdings wurde ja dieser zweite Kontrollschritt offensichtlich nicht gemacht. Ja, sowas. Friedrich Merz kritisiert Greta Thunberg und Co. Den Klimaaktivisten fehlte die Kompromissbereitschaft, sagt der Spiegelticker. Und das hat Langstrecken-Luisa Neubauer zum Anlass genommen, das ist mein Tweet der Woche eigentlich gewesen. Es ist auch verwirrend, also Herr Merz, KlimaaktivistInnen sind keine Lobbyisten. Wir kommen mit nichts außer der Wissenschaft, Gerechtigkeitsanspruch und einem Abkommen. Wir haben kein Angebot zum Verhandeln dabei. Ich weiß, in der Welt mancher mag das kaum vorstellbar sein. Und ja, Luisa, ich bin einer von denen. Ja, und in der Welt mancher scheint es hier nicht vorstellbar zu sein, wie Politik funktioniert. Also, ich fand es gut, wie der Konstantin Kuhl darauf reagiert hat. Der hat ihr nämlich vorgeworfen, dass sie da kein Verständnis für hat, wie das in der parlamentarischen Demokratie funktioniert. Also, und ich meine, für uns ist sowas natürlich bekanntes Muster. Ne? Also, das hatten wir ja, wir hatten es ja auch gerade schon angesprochen, als ich den Kubicki für sein Buch gelobt habe. Dass sie ja im Endeffekt hier auch wieder genau dieses Ding machen, ne? Von wegen so, ja, wir wissen ja nur die Wissenschaft und Gerechtigkeitsanspruch ist auch super geil. Wir sind ja nur die wahren Gerechten. Wir sind ja keine Lobbyisten. Ihr müsst doch einfach nur das tun, was wir euch sagen und nichts in Frage stellen, denn wir sind die wahren Gerechten. Wir haben das Wissen und die Gerechtigkeit und ein Abkommen. Was für ein Abkommen? Wenn der Faschismus wiederkommt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Er wird sagen, wir haben kein Angebot zum Verhandeln dabei, wir sind keine Lobbyisten. Genau. Nur Gerechtigkeitsanspruch, ja. Wir haben die, ja. Wir haben die Rassenwissenschaft und den Rassengerechtigkeitsanspruch. Es ging dann auch um die Termine oder so, bis wann denn was abgeschaltet sein soll oder sowas. Dass man da ja vielleicht auch eigene Angebote oder so machen könnte. Eigene Ideen haben könnte oder so. Das finde ich schon. Das ist mir eigentlich aber auch scheißegal, Mammon, weil wer sagt, ja, kommt aber sich da hinzusetzen, um Kompromisse zu machen, der hat in der Demokratie halt eigentlich. Schlechte Karten, ja. Ja, und sich da hinzusetzen und nur zu sagen, ja, so schnell wie möglich irgendwie, dann braucht man nicht. Das wissen wir selber, ne? Ja, die haben halt einen Gerechtigkeitsanspruch und einen Absolutanspruch. Ja. Und die Wissenschaft, ne, die sagt ja immer nur eine Sache und shut up, it's science. Hm? Machen die das? Ne? Ja, nichts zum Verhandeln. Ne? In Anführungsstrichen verhandeln finde ich auch gut. Das war verhandeln, in Anführungsstrichen. Gerechtigkeitsanspruch ist gut. Ne? Absolutheitsanspruch. Warum verhandeln, wenn man mit Maximalforderungen ankommt? Ja, vor allem auch mit Maximalforderungen, die halt auch, also bitte jetzt absegnen. Los, ne? Ja. Gesetze draus machen, hopp. Oder was? Aha. Ja. Machen Sie mal, macht man. Ja, es ist halt schön, wenn man Carbonneutralität fordert, aber das einfach an der Realität scheitert. Ne? 2050, maximal 35% technisch machbar. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja. Von erneuerbaren Energien in Anführungszeichen. Das ist einigermaßen realistisch, würde ich sagen, ja. Ja, anderes Thema, nächstes Thema, neues Glück oder so. Die Unterhaltszahlungen werden wohl steigen. Alle Leute kriegen Hilfen. Aber die Väter müssen sich auf steigende Unterhaltszahlungen einstellen. Das hat wohl damit zu tun, dass persönlicher Selbstbehalt irgendwie sich erhöht. Also das, was eben pfändungsfrei ist sozusagen. Für den Einzelnen, ja, wird dann aber eben auch teurer für den einzelnen Familienvater. Für den getrennten Lebenden jedenfalls, ne? Komische einseitige Behandlung irgendwie. Und ja, mal gucken, ob denen vielleicht auch nochmal irgendwo geholfen wird. Also, ich rechne nicht damit, sagen wir mal so. Ja, das war ja auch irgendwie an dieses Kindergeld hier gekoppelt, was sie jetzt anheben. Hartz-IV-Sätze werden übrigens auch angehoben, haben sie letzte Woche entschieden. Ja, 15 Euro, ja. Und 14 Euro pro Monat, ich meine, da können die Hartz-IV-Empfänger auch mal so richtig auf den Putz hauen. Davon gehen die feiern. Dann fällt der Putz aber ab und dann? Das Ding ist halt, die Schätzung der unabhängigen Leute zu dem Thema liegen halt deutlich höher, bevor man sich ein lebenswertes Leben in Deutschland schaffen kann. Aber naja, die Politiker haben ja genug. Ja, die hatte hier auch im Verstand noch was dabei, dass die Politik den einen Kostenschritt oder so nicht mitgeht, das Kindergeld oder so. Was ich auch komisch fand, weil die eigentlich ja die Hälfte zahlen. Und sagen dann ja auch, da kann man nicht weniger zahlen, weil es eben Mindestlebensbedarf oder so. Ja, aber es wird dann doch zugemutet, dass andere mehr zahlen eben als sie die Hälfte. So, naja. Was haben wir denn hier? Melinda Borczak. Genau. Das ist eine bisschen seltsame Geschichte, die ich einfach mal zeigen wollte. Und zwar, diese Dame hier beschwert sich bei Cancel Culture und die existiert angeblich nur für Marginalisierte. Und sie hat auf Rassismus und Genozidverharmlosung hingewiesen und wurde deswegen von der Humboldt-Universität gekündigt, dass sie dann nicht mehr an der Berliner Science Week teilnehmen konnte. Und es ging irgendwie darum, die Dame wollte was machen zum Thema hier Genozid an den Bosniaken, genau. So. Und sie schreibt, ich wurde in Deutschland oft diskriminiert. Ich habe mich aus Angst kein einziges Mal richtig verteidigt. Dass Immigranten begründete Angst haben, ist ein gefundenes Fressen. Ich nahm Mut zusammen und reichte zum ersten Mal eine offizielle Beschwerde ein. Keine Reaktion, also schreibe ich es hier. Ich wurde angefragt, an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen, eine weitere zu moderieren und ein Experteninterview zu geben zum Genozid an Bosniaken. Ich war also, um Humboldt-Universität-Mitarbeiter zu zitieren, maßgeblich an der Entwicklung der Formate beteiligt. Doch im Ankündigungstext waren Dutzend Fehler und Genozidverharmlosung. Als ich darauf hinwies, versicherten mir Humboldt-Universität-Mitarbeiter, mehrmals, dass sie Richtigkeit meiner Hinweise akzeptieren, weigerten sich aber, die falschen Infos zu korrigieren. Begründung: Serben würden sich beleidigt fühlen, da die meisten hier in Deutschland sind. Was wäre für euch beleidigender? Veranstaltung, in der Verantwortung Nazi-Deutschlands klar bekannt wird, oder Annahme, Deutsche generell sympathisieren mit Nazis, weshalb man bewusst Holocaust verharmlost und jüdische Journalistin kündigt? Fragezeichen. Ich habe dauernd irgendwie Türkei und Armenien im Hinterkopf, so als kleine Stimme, komplett ohne Zusammenhang. Humboldt-Universität-Mitarbeiter bewiesen im Gespräch, dass sie nicht mal wissen, was Genozidverharmlosung überhaupt ist. Doch statt Experten zuzuhören, kam Täter-Opfer-Umkehr. Plötzlich war ich diejenige, die sich verteidigen musste, weil sie Vorwurf der Genozidverharmlosung machte. Ja, und an dieser Stelle stoppe ich jetzt mal kurz, weil im Endeffekt, also das soll jetzt Diskriminierung sein, dass die Leute da ihre Ansicht nicht geteilt haben und gesagt haben, ja, diese Vorwürfe, die du uns jetzt hier machst, dass wir es irgendwie nicht richtig verstehen, die musst du uns jetzt mal erklären. Also so sehe ich das. Und das ist dann Diskriminierung. Scheinbar. Ja, auch wenn ich dann hier lese, ich hatte mehrmals darauf hingewiesen, dass einer der eingeladenen Balkan-Experten, LOL, wegen Rassismus kritisiert wurde. Ich kann mir schon vorstellen, wie das gelaufen ist. Die ist da mit einem Abkommen reingekommen, ja, und hat das nicht verhandelt, sondern die hat gesagt, so, wir müssen das jetzt so machen, wie ich das hier geschrieben habe. Ihr habt alle keine Ahnung, ihr seid weiß, ihr seid alt, ihr seid Männer, Balkan, was ist das überhaupt für ein Wort? Wahrscheinlich esst ihr Zigeunerschnitzel. So läuft es nicht. Der hier ist ein Rassist, der muss raus. Ja? Und als die Typen dann gesagt haben, Mädchen, beruhig dich doch mal. Wir können jetzt hier nicht einfach nur deine Maximalforderungen durchdrücken, hat sie gesagt, aha, Rassismus, aha, Diskriminierung. Ich werde schon wieder diskriminiert, ja. Ja, Hinweise wurden ignoriert. Nicht mal kurze Nachfrage, was war? Rassismus eines Deutschen interessiert Humboldt-Universität gar nicht. Das halte ich für eine sehr steile These. Rassismus eines Deutschen interessiert Humboldt-Universität gar nicht. Also nach den Leuten, die sich da so teilweise rumtreiben an der Universität, würde ich eher sagen, Rassismus interessiert die nur. Diskussion zum Genozid an Bosniaken mit 5 alten deutschen Männern inklusive Herr Schuldzuweisung und einer einzigen Bosniakin muss man sich auch erstmal ausdenken. Ich hätte eine Idee, warum machst du dein Ding nicht in Bosnien? Da kannst du wahrscheinlich mit 5 Bosniaken und dir diskutieren, weil unsere Balkan-Experten tendieren wahrscheinlich momentan noch dazu, wenn die in einem höheren Dienst in der Uni sind, weiß zu sein. Es tut mir ganz schrecklich leid. Wir haben diese Krankheit hier. Außerdem so ein Club von älteren Herren, das ist eben manchmal auch ein Feld, wo man sich ein bisschen die Zähne ausbeißen muss, bis was passiert. Das ist ja nicht auch so schnell geht das alles nicht. Mit ich bin nun seit 5 Jahren in Deutschland und habe genug Diskriminierung erlitten. Ja, 5 Jahre, das reicht ja nichts, ist das ja. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Diskriminierung wie diese, dass die Leute da ihre Ansicht nicht geteilt haben und sie die wohl auch nicht gut erklären konnte, weil ansonsten, ja, aber und es du muss hattest irgendwie sein. Einen Job an der Uni und Teilnahme an der Science Week, bis du ausgerastet bist, weil das nicht nach deiner Nase gelaufen ist. Und dann hast du wahrscheinlich einfach Sachen gesagt, die Uni nicht weglächeln konnte. So stelle ich mir das vor. Aber ja, ein bisschen weniger Narzissmus, ein bisschen mehr wissenschaftliche Objektivität. Ja, das nicht so eilig halt. Geht nicht alles immer hoppla hopp. Und dann gibt es in der Bibliothek angeblich ein Buch des berüchtigten Genozidleugners, welches mit in Anführungsstrichen ein Herrenwitz nach Nazi-Art anfängt. Und dann schlimmer wird. Angeblich. Leugnung ist die letzte Stufe, ein Teil des völkermörderischen Prozesses. Humboldt-Universität macht mit. Geht es doch nicht um den Baborowski oder so? Ne? Wieder? Ist ja nicht auch von der Humboldt-Universität? Keine Ahnung, wie du meinst. Offensichtlich meinst du das Buch Srebrenica, wie es wirklich war. Wie, du kennst Professor Baborowski nicht? Jetzt erstmal nicht, nee, klingelt bei mir nichts. Es gibt noch viel zu sagen. Auf jeden Fall danke an irgendwelche Leute, an die Diskriminierung und Beratung des Referats, die mit der offiziellen Beschwerde helfen. Die Events werden morgen gestreamt. Viel Spaß beim Wiederkäuen der gleichen falschen Narrative über unsere Traumata. PS, dieser Vorfall und zahllose weitere beweisen, dass Marginalisierte für jeden kleinen Scheiß gecancelt werden, ihre Arbeit. Kleinen Scheiß, dass ich alles komplett in Frage gestellt habe und es nicht erklären konnte. Also scheinbar. Ihre Arbeit, Geld, Aufenthaltserlaubnis entzogen. Ja, naja, das scheint einem serbischen Sachbuch über den Bürgerkrieg entnommen oder einem serbisch-lastigen Sachbuch über. Also im Endeffekt haben sich dann wahrscheinlich da zwar auch noch zwei Leute gestritten, weil da jemand mit serbischen Wurzeln war und sie war, und dann haben sie sich gegenseitig wahrscheinlich hochgeschaukelt und dann gab es Schreierei und irgendwann hat dann halt jemand gesagt, so geht's nicht, Frau Borschak. Ist unglaublich rassistisch, wäre einem Mann aber sicherlich nicht passiert, oder? Ja, die Geschlechtskarte hat sie jetzt löblicherweise nicht gezogen, nur die Migrantenkarte. Ja, stimmt. Obwohl, ja, doch, die Geschlechtskarte hat sie auch gezogen. Sie hat ja irgendwas gesagt von wegen. Sie schreibt doch ich abends Fräulein mit den fünf alten Männern. Ja, stimmt. Okay, ich nehme alles zurück. Ja, das ist ein ganz interessantes Ding gewesen in der Studie. Darüber, wie Empathie sich verteilt sozusagen. Ob wir denn mit Bedürftigen auch wirklich dann empathisch sind, sodass denen auch die Hilfe sozusagen zukommt. Und das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders verstanden. Also ich habe das so verstanden, dass wenn du Empathie zeigst für Dinge, die nicht populär sind, dass du dann von anderen Leuten schlecht beachtet wirst. Ja, hätte ich jetzt auch mal so erklärt ungefähr. Also die hatten ja auch, glaube ich, das Beispiel von Anti-Vaxxern oder so, wenn man irgendwie sagt, so ja, die sind vielleicht auch ganz okay, so die sind nur ein bisschen falsch. Sehen vielleicht nur Sachen falsch oder die Anti, haben Anti, was für Dinge? Anti-Waxer, also hier diese Leute, die keine Impfungen haben wollen. Impfgegner, ja. Ach so, das ja. genau. Ja, aber auf jeden Fall erklärt das so ein bisschen diese Schuldzuweisung über Kontakt, ne, über Kontaktschuld. So nach dem Motto, du kannst dich mit einem Nazi unterhalten und ihn auch noch halbwegs leiden oder so, dann bist du bestimmt selber einer. Ne? Also da kriegt man eben, wenn man Empathie zeigt für die in Anführungszeichen falschen Leute, kriegt man dann auch selber die Empathie entzogen. Ne? Hm. So habe ich das verstanden. Ja. Ja. Ja, keine Angst, das werde ich euch jetzt nicht vorspielen. Einfach nur zur Information, das ist auch letzte Woche hier gelaufen. Man hat sich mit der Sicherheit im Pass- und Dokumentenwesen beschäftigt im Bundestag und das war eine ganz merkwürdige Geschichte. Also sie haben jetzt hier im Endeffekt beschlossen, dass auch Fingerabdrücke in den Personalausweis jetzt reinkommen sollen. Dass die AfD dagegen gestimmt hätte. Was auch vor allen Dingen lustigerweise von keinem von den Rednern erwähnt wurde. Also es haben nicht alle auch dazu gesprochen. Teilweise wurde das auch zu Protokoll gegeben, also zwei Reden, die hatte ich mir jetzt nicht durchgelesen, muss ich fairerweise sagen. Also es kann sein, dass da was dazu drin stand, aber von den Reden, die jetzt hier auch gehalten worden sind, weil das auch wieder spätere Stunde war, irgendwie 22 Uhr und oder so, ist jetzt niemand auf diesen Aspekt mit den Fingerabdrücken überhaupt eingegangen, sondern worüber die Leute geredet haben, und das ist eigentlich auch totaler Humbug, kompletter Käse. Es gibt sogenanntes Morphing, und das ist irgendwie die Art und Weise, ein Reisepassbild so zu manipulieren, dass es quasi unterschiedliche Personen auf unterschiedliche Personen biometrisch irgendwie passen würde. Und das ist der Grund, warum sie jetzt hier, das ist eigentlich das Hauptding daran, dass sie jetzt hier gesagt haben, diese Passfotos sollen jetzt nicht mehr überall quasi gemacht werden, sondern nur noch am liebsten direkt in der Behörde oder halt eben von Fotografen, die auf einem vorher bestimmten Wege diese Bilder dann direkt an die Behörde übermitteln können. Also dass sie quasi gar nicht mehr irgendwie bei demjenigen, der das Bild da machen lässt, irgendwie sind, dass er da dran irgendwas rummanipulieren kann und so. Und hier in dieser Debatte wurde auch die Anzahl genannt an diesen Morphing-Fällen, die es angeblich gibt, zumindest, also jetzt nicht direkt, aber es wurde quasi gesagt, wie viele Stellen diese Zahl hat. Da wollte ich euch jetzt mal zum Schätzen, schätzt mal, wie viele Stellen die Zahl hat an Morphing-Fällen, die es gegeben hat. Eine Stelle. Fünf. Mars hat gewonnen. Eine Stelle. Also weniger als 10 Fälle. Boah. Und deswegen müssen wir jetzt ja, verfügen, dass jetzt nicht mehr jeder diese Reisepassfotos machen darf. Sie rühmen sich ja damit, dass sie jetzt irgendwie die Wahlfreiheit damit erhöht hätten oder so, was kompletter Humbug ist. Also was sie gemacht haben, ist, sie haben es nicht komplett den Leuten entrissen, weil da haben sich natürlich die entsprechenden Branchenverbände von den Fotografen und so dagegen gewehrt, die natürlich gesagt haben, so, nee, wir wollen das nicht mehr alles hier irgendwie bei der Bundesdruckerei haben oder so, wir wollen das schon auch gerne noch selber anbieten im freien Markt. Und da haben sie sich dann auf diesen Kompromiss so nach dem Motto, ja, ihr dürft das dann noch machen, aber dann bitte auf dem direkten Wege uns dann übermitteln und so wegen unter 10 Fällen, die es davon angeblich gegeben hat und wie viele von diesen Fällen da sofort aufgetreten sind oder so, darüber haben sie jetzt keine Auskunft gegeben, also wo man das sofort gemerkt hat oder so, weil ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man ein Bild auf diese Art und Weise manipulieren kann, aber dass dem zuständigen Sachbearbeiter, der dieses Bild dann da irgendwie entgegennimmt, für den Personalausweis nicht auffällt, dass diese Person irgendwie merkwürdig dann aussieht oder so, nicht so wie derjenige, der vor einem sitzt. Also das entschließt sich wirklich meiner Vorstellungskraft, muss ich ganz ehrlich sagen. Wofür brauchen wir diesen ganzen Humbug denn überhaupt, wenn wir eigentlich doch sowieso niemanden mehr kontrollieren? Also das ist auch eine gute Frage, die, glaube ich, sogar auch gestellt wurde. Ja, wollte ich auch fragen, wie es ist mit den Ausländern, ob die auch irgendwie einen Fingerabdruck geben müssen. Fingerabdruck weiß ich jetzt nicht, aber das haben sie auf jeden Fall auch noch mit rangepackt, irgendwie, dass sie da auch irgendwie jetzt mehr irgendwie schauen wollen und so. Das auf jeden Fall. Aber ja, also es ist seltsam und weswegen sich die AfD auf jeden Fall auch noch aufgeregt hat, ist, dass sie zusätzlich noch für einen Reisepass irgendwie reingeschrieben haben, das sehe ich jetzt hier gerade in diesem Abschnitt hier gar nicht, aber dass sie da jetzt noch reingeschrieben haben, dass sie jetzt sich irgendwie dem internationalen sowieso irgendwas da irgendwie anschließen, dass man jetzt die geschlechterneutrale Bezeichnung im Reisepass irgendwie führen kann mit einem X. Also in Zukunft gibt es dann die X-Men, die keine... Die dürfen zum ersten Morphing-Test oder so. Ja, genau, ja, wahrscheinlich, ja. Aber bedeutet das, dass du uns das jetzt alles erzählt hast, dass du uns Hatschi, Halef, Oma, Ben, Helge, Lind ersparst? Wollt ihr den Helge hören? Also. Nein! Ja, okay. Wieso nicht, ne? Ja. Ja, mir fallen schon ein paar Gründe ein. Helge Lind, ich kann es euch sagen, Helge Lind beschwert sich darüber, dass sich die AfD darüber beschwert, dass irgendwas mit Gender ist. Ah, nein! Nein! Ja, ich weiß, kommt man nicht drauf, aber nicht ist tatsächlich so. Ja. Helge fährt die alte Platte wie immer. Haben Fingerabdrücke auch noch mal ein eigenes Gender? Nee, also wie gesagt, es wundert mich, dass sie das überhaupt nicht aufgenommen haben, weil aus meiner Sicht gibt es eigentlich gar keinen Grund dafür, warum man Fingerabdrücke im Personalausweis haben soll. Also im Reisepass meinetwegen kann ich mich ja noch irgendwo, kann ich mir noch irgendwo vorstellen. Wieso? Ja, insofern halt zur Identitätsüberprüfung, obwohl das Foto eigentlich auch da halt eben reichen müsste. Aber ich weiß nicht, warum man dieses Ding halt im Personalausweis auch schon brauchen soll, diese Ebene. Ich meine, sollen dann die ganzen Polizisten alle ein Fingerabdrucklesegerät mit sich führen, um das dann zu bestätigen oder was? Ja, ich würde sogar sagen, das gleiche Argument gilt ja bei Reisepässen. Ich meine, da muss ja im Endeffekt das Land, wo du einreist, ja auch irgendwie die Fingerabdrücke überprüfen können. Ja, das tun sie auch in Amerika, ja. Aber eben, ja. In Kalifornien, glaube ich, damals. Und das ist ja an sich auch problematisch, dass sie das machen. Ja, das ist es auch, ja. Aber ich meine, ja, es ist aber wenigstens treiben die den Aufwand halt eben auch, will ich damit ja nur sagen. Ne? Ob das so gut ist, es steht auf einem anderen Blatt, aber beim Personalausweis sehe ich auch schon alleine Sinn und Zweck da drin halt gar nicht. Ne? Also ich meine, was soll das bringen? Und wie gesagt, einstellig. Ja, Morphing. Also lasst euch nicht morfen. Und die sagen, gib mir deine Fingerabdrücke, damit du einreisen darfst, ist das eine Sache, als wenn sie einfach hinterlegt werden. Ja, in Japan musste ich aber auch einen Fingerabdruck abgeben. Also, ja, also wie gesagt, wenn das Land das bei der Einreise verlangt, ist es was anderes, als wenn gespeichert wird. Ich habe mich überhaupt nicht diskriminiert gefühlt. Das war der Hammer. Ganz komisch. Ich habe die einfach abgegeben und habe gedacht, ja, die Japaner wollen halt wissen, wer in ihr Land kommt. Das ist total, total normal und das Recht gestehe ich ihnen auch gerne zu. Das ist echt ein dickes Fell, ne? Ja, ich weiß, es ist auch unpopulär, aber... Ich finde es problematisch, aber wenn das Land halt das als Einreisekriterium macht, dann... Aber ich reise auch in das Land, wenn nicht RG verlangt wird, ohne Grund, egal ob du reist oder nicht. Aber ich reise ja auch in das Land nicht ein mit dem Vorsatz, irgendwelche Scheiße zu machen oder irgendwie kriminell zu werden oder irgendwas, weißt du? Das mit den Grenzen ist so eine Sache, ich finde das auch nicht toll, aber es ist... wenn dann das Land an sich ja in Ordnung ist oder so, dann geht es ja. Japan ist eine Insel der Glückseligen, was den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Umgang und den Respekt miteinander angeht. Und ich verstehe, dass sie das nicht loswerden wollen. Ja, ich habe das halt in Israel gesehen und das fand ich mit den vielen Waffen und den vielen Aufpassern im öffentlichen Leben und so, das fand ich nicht so berauschend. So. Ja gut, aber da musst du halt auch sehen, wie ist die Bedrohungslage in Israel. Genau. In einem Land, wo halt ständig irgendeine Rakete irgendwo einschlagen kann. Halt ja, aber es ist halt auch ein bisschen wie in Amerika, ne? Je mehr Waffen im öffentlichen Raum sind, desto größer ist die Bedrohungslage auch so ein bisschen. Ne? Ich habe das eigentlich das einzige Mal wirklich in der Türkei erlebt. Und das war wirklich das erste Mal, das hat mich wirklich schockiert. Zu der Zeit gab es in Deutschland eigentlich keine Polizisten mit Maschinenpistolen auf der Straße oder so, wie man das heute manchmal sieht. Ja. Aber da standen Leute mit Maschinenpistolen an jeder Ecke und so. Das war schon spooky. Also. Dann lieber Fingerabdrücke abgeben, als dass wir so ein repressives System da bauen. Ja, wenn das der Preis dafür sein sollte, ja. Ja, kommen wir zu Ring-Doorbells. Die finden ja in Deutschland mittlerweile auch immer mehr Verbreitung. Gibt es ja schon seit 2 Jahren, aber ich sehe mittlerweile immer mehr von den Dingern rumhängen tatsächlich auch. Und deswegen, es ist vielleicht eine etwas alte Leier. Aber in Amerika ist es im Endeffekt so, dass die Polizei ja Zugriff auf die Videodaten von diesen Kameras hat. Wenn irgendwelche Straftaten vollzogen wurden, dann dürfen diese Videoaufnahmen ausgewertet werden und müssen zur Verfügung gestellt werden. Es sei denn, man hat sie aus welchen Gründen auch immer gelöscht. Aber jetzt gehen sie halt noch einen Schritt weiter und in einem Staat gibt es das erste Pilotprojekt, dass halt die Kameras direkt von der Polizei halt auch angewählt werden können, um zusätzlich den öffentlichen Raum zu überwachen. Und das einfach nur als kleiner Hinweis, dass es vielleicht nicht so smart ist, eine Videokamera an seine Hauswand zu hängen, auf die andere Leute auch noch Zugriff haben. Auch wenn es eine Mode jetzt, ja. Oder? Also es ist absolute Gruseligkeit und eine weitere Einschränkung des öffentlichen Raums leider. Okay, der böse Narzisst hier, God the Chaotic Evil Narcissist, der versucht hier unsere Aufmerksamkeit im Chat zu erregen und das hat er geschafft. Die Marvin-Geschichte hat ein bisschen Hintergrundgeschichte, die man dazu missen muss. Das Peng-Kollektiv soll das angeblich genutzt haben. Oder wollte es nutzen, um Ausweispapiere für Geflüchtete zu fälschen, schreibt er hier. Also das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken im Nachlauf. Vielen Dank für die Info. Wusste ich bisher nicht. Schaue ich mal rein. Finde ich einen interessanten Fall. Das ist eine Aktion, die hoffentlich nicht, sagen wir es mal so, Naja, willst du wissen, wie diese einstellige Zahl zusammen... Ja, Aktion. Du weißt ja, wie die einstellige Zahl zusammengekommen ist, wissen wir ja nicht. Vielleicht waren 5 davon irgendwie das Peng-Kollektiv. Das wäre noch lustiger. Das werde ich auf jeden Fall nachprüfen. Ja, Pflicht zur Installation der Corona-App. Ja, die Corona-App. Wer kennt sie nicht? Wer hat sie nicht lieb? Was sind mit Leuten ohne Telefon? Tja, also sie hat bis jetzt rege Verbreitung gefunden. 21,1 Millionen Leute haben sie anscheinend runtergeladen. Obwohl sie wurde 21,1 Mal runtergeladen. Vielleicht hat sie auch eine Person 10.000 Mal runtergeladen oder naja, egal. Solche Zahlen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Und generell ist manchen Hardlinern die Verbreitung noch nicht gut genug. Und in Bremen redet jemand von der CDU darüber, dass man nicht vielleicht eine kleine Regel- oder Gesetzesänderung machen könnte, die die Deutschen unter Androhung eines Bußgeldes zur Nutzung dieser Software verpflichtet. Ja, und ja, es wird ja jetzt ein Update von dieser App geben, wo noch weitere Funktionalitäten hinzugefügt werden, sowas wie dass man die QR-Codes in Gaststätten, wenn sie irgendwann mal wieder geöffnet werden, dass man die direkt in die Corona-App einscannen kann und Statistiken zur Abnutzung und ein Kontakt-Tagebuch, wo man dann nachvollziehen kann, wann man wie viele Leute getroffen hat. Ja, also vor 5 Tagen habe ich 110 Leute, bin ich an 110 Leuten vorbeigegangen und weitere sinnvolle Sachen, mit denen der Endanwender sehr viel anfangen kann, werden halt noch hinzugefügt. Man muss ja 70 Millionen Euro rechtfertigen, die da jetzt als Projektbudget reingeflossen sind bis jetzt. Warte mal, dafür haben wir die ganze Zeit dagegen gekämpft, dass Bewegungsprofile von Menschen erstellt werden können, damit wir so verpflichten. Dann kommt der Kopf und guckt auf dein Telefon oder so, was du da installiert hast. Lecko funny, das wird aber schwierig, ey. Also auch mit einer Ausnahmegenehmigung oder so, ich weiß nicht. Ja, also man muss dazu sagen, dass dieses Ganze mit der Pflicht zur Installation von diesem Ding, es geht zurück auf einen Typen aus Bremen, der da irgend so was in der Richtung irgendwie kolportiert hat. Also nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, das wäre jetzt irgendwie flächendeckend gefordert oder von Spahn oder so. Ne? Also es geht auch aus diesem Artikel hier vor. Einer aus Bremen, der das gefordert hat, aber das hat sehr großes mediales Echo gegeben. Hier in dem Artikel wird geschrieben, dass es auf RTL weit verbreitet wurde. oder CDU auch und RTL, ja. Aber ich habe es halt auch schon woanders gesehen. Mehr wie ein Testballon, würde ich jetzt mal sagen. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, das kann natürlich gut sein. Ja, um zu gucken, wie es ankommt oder so, ja. Ja, die denken halt auch direkt weiter, wie kann man denn die Leute mitnehmen, die nicht technisch versiert sind und irgendwelche Schlüsselanhängersysteme machen, dass auch wirklich jeder das benutzen kann, weil sowas wäre ja die Voraussetzung dafür, es verpflichtend darzustellen für alle Leute. Ja, also auch wenn es vielleicht nur ein Testballon ist, ist die Entwicklung, was das angeht, halt irgendwie auch. Das ist wieder Stigmatisierung durch das Anzeigen von Positiven oder so. Da haben sie ja damals, das mit dem AIDS so war, haben sie ja gesagt, und ihr Leben paar Dörfer aufmachen oder so, weißt du? Ja, es ist ja alles nicht personenbezogen, wird ja immer gesagt. Na klar, eine App, die feststellt, wo ich wohne, ist überhaupt nicht personenbezogen. Da werden ja auch nie genug Daten generiert, um Rückschlüsse auf die Person ziehen zu können. Nein. Mindestens 3, also bitte das. Ne. 3 Daten braucht man. Ne? Also. Ach ja. Ach du Scheiße. Nee, nur 2, Längen- und Breitengrad. Wenn ihr ein besseres Gefühl habt in der Tasche, dann ja, bitte. Wirklich. Ja, aber der praktische Nutzen ist doch wirklich sehr grenzwertig. 70 Millionen. Das ist fast die, also ist mehr als die Hälfte von Demokratieleben. Da muss man sich mal vorstellen. Und so sinnvoll. Wie stellen die sich das dann vor? Werden dann so Kontrollen durchgeführt oder was? Wenn du bei Karstadt rauskommst, stehen dann so 2 Cops da und alle, die da durchgehen, müssen dann ihren Corona-Transponder zeigen oder was? Ja, wahrscheinlich. Wenn du mich das fragst, da kann ich mir grün leuchtet. Ausdenken. Irgendwelche automatischen Türsysteme, die halt nur aufgehen, wenn da halt das NFC-Signal hin und her geht oder das Bluetooth-Signal. Ansonsten wirst du sofort, desinfiziert. Also sowas nicht scheiße. User Tales on Rails schlägt Achievements vor, so du hast 100 Personen infiziert. Ohne deine Trophäe, ja. Schnapp sie dir alle. alle Strains, ja. Du musst alle Strains in dir versammeln. Schon das Nerz-Corona-Pokémon? Das ist ganz neu aus Dänemark. Die Ausgabe aus der Corona-App ist ja halt auch eine Sache, die sie gibt ja ein Warnsignal, aber man weiß nicht so ganz genau, wie ist dieses Warnsignal irgendwie zu interpretieren und was sind denn jetzt die nächsten Schritte, die wirklich folgen sollen und was sollte gemacht werden und da wäre es vielleicht sinnvoll, irgendwie ein System anzuschließen wie ja, keine Ahnung, wenn man eine Meldung bekommt, dass man direkt gezeigt wird, hier ist übrigens gut, zur Sicherheit kannst du jetzt mal einen Test machen und dein nächstes Testzentrum, gib deine Postleitzahl ein, ist hier und die nehmen auch nur wirklich Leute auf, die halt unsicher sind wegen der App. Ja, weil bis jetzt ist es ja so, dass manchen Leuten der Test ja verweigert wird, wenn sie keine Symptome haben. Und auch zu sagen, ja, ich habe aber was Rotes auf der App, ist da kein Argument. Also das ist natürlich auch so eine perfekt ausgedachte Sache, die in der Realität hundertprozentig funktioniert. Was so eine App ja anzeigen können sollte, ist, ob ein Mann in der Nähe ist oder so. Und das ist deswegen unter Umständen wichtig, dachten jedenfalls einige. Ja, ob der Mann auch Gebührenabstand gehalten hat. Ne? Der Mann genug Abstand hat, aber auch, weil die so nachlässig mit ihren Masken umgehen würden, hieß es. Genau, hat ja auch seinen Blick gesenkt und solche Sachen, ja. Womöglich, von unten rauf geschielt. Ne? Auf jeden Fall haben sie hier jetzt festgestellt, haben sie es untersucht und so, Männer sind jetzt noch nicht, also gehen nicht gefährlicher mit ihren Masken um als Frauen. Das gibt es offensichtlich keine messbaren Unterschiede oder so. Ja, das Witzige ist, und das ist eigentlich so der König, der König des komischen Wortklauberei-Spiels irgendwie, die sagen hier, der Unterschied wäre die Wahrnehmung, und zwar insofern, dass die Männer das als Einschränkung wahrnehmen und die Frauen es als Freiheitseinschränkung, die Frauen es als unbequem wahrnehmen oder so. Wo ich mir halt auch denke, so, ja, wo ist der Unterschied? Das ist eine Frau. Ganz, ganz merkwürdiges Gefühl gerade. Ja, scheinbar. Wo ich mir so denke, ja, das ist doch. Ja, ist eine typische Verallgemeinerung, die nicht funktioniert. Ne? Vielleicht ist das auch einfach nur eine unterschiedliche Ausdrucksweise. Also ich sehe da ehrlich gesagt keinen großen Unterschied zwischen Freiheitseinschränkung und wo ist der Unterschied? Aber das scheint irgendwie der Geschlechterunterschied zu sein, den sie hier festgestellt haben wollen. Ja, wenn du sowas feststellst, kannst du auch lange dran forschen. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, also ist nichts, ne? Ist nichts. Männer sind nicht schlechter in deiner Beziehung. Ach so, ja, es gab ja Zweifel an den Rechtsgrundlagen. Und zwar sind die unter anderem geschürt worden, wohl von einem Dortmunder Richter, der gesagt hat, hier solche reichweitenstarken Verordnungen könnt ihr nicht machen, ohne ein Gesetz zu machen. Und dann hat ja jetzt die Bundesregierung ruckzuck mal eben ein Gesetz gemacht. Ich glaube, im Wesentlichen ein paar Sachen aus dem Notstandsgesetz oder irgendwie sowas kopiert oder aus dem Infektionsgesetz noch da reingekopiert. So. Auf jeden Fall wollen sie dann jetzt das so machen, dass auch alles, was jetzt als Verordnung gilt, dann irgendwie Gesetz ist. Dass eben die Schließung von den Läden, dass das Gesetz ist und das Maskentragen dann gesetzt wird, sozusagen, dass man sich da nicht so und weiter immer mit irgendwelchen unverschämten Gerichtsurteilen von freikaufen oder so kann. Sozusagen. Und damit wollen sie jetzt den Stadtraum retten, denke ich. Also die Einschätzung der Taz. Und wie das mit den Gesetzen ist, da weiß ich nicht genau. Also eigentlich müssen Gesetze ja verfassungskonform sein. Aber wenn ja die Verfassung irgendwie außer Gefecht gesetzt ist, ich weiß es nicht genau. Also ich habe diesen Tatsache. Aber ich denke mal, dass es auf jeden Fall noch Besprechungsbedarf gibt in der Beziehung. Das Hauptding ist halt eben dieses, dass sie ja ursprünglich, und das hatte ja auch der FDP-Mensch letzte Woche gesagt, dass sie ja in dieser ersten Phase erstmal so ziemlich alles irgendwie zugelassen haben an Beschränkungen, pauschal. Aber dann im späteren Verlauf immer mehr jetzt die Gerichte da konkrete Dinge jetzt im Gesetz stehen haben wollen. Ne? Und das ist ja jetzt das, warum sie jetzt an diesem Infektionsschutzgesetz rumwurschteln, was ja im Endeffekt worum es hier in diesem Artikel geht, um halt diese Sachen zu konkretisieren, weil die halt eben alle sagen, nee, ihr könnt nicht einfach sagen, hier jetzt keine Beherbergung mehr oder so, sondern das muss halt dann, wenn dann irgendwo stehen, und das muss dann natürlich auch wieder, wenn du ein Gesetz gemacht hast. Du meinst, dass zum Beispiel die Landesministerpräsidenten da sich drauf beziehen müssen auf irgendwas oder so. Ja, genau, ja. Also die können halt nicht mehr einfach sagen, wir machen jetzt einfach Halligalli-mäßig irgendwelche Maßnahmen, sondern das muss dann halt eben auch entsprechend dann auch der Gesetzeslage dann entsprechen. Und das hat man halt anfangs noch durchgehen lassen, halt als Reaktion, die dann schnell irgendwie passieren musste. Aber diese ganzen Gerichtsentscheidungen, die es jetzt über den Sommer auch gab, über irgendwelche Reisegeschichten und Beherbergungsgeschichten und das alles, das wurde ja immer mehr gekippt, weil halt eben die Gerichte dann gesagt haben, ja, wo ist denn da überhaupt die Rechtsgrundlage? Und jetzt muss da mal eine schaffen, um das irgendwie zu machen. Und das war ja auch das, was der FDP-Mann da angesprochen hatte, dass ja dann auch der hier von Niedersachsen, der Ministerpräsident, auch irgendwie ihm jetzt langsam unwohl wird dabei, irgendwelche Dinge einfach da zu entscheiden, die dann halt sowieso hinterher wieder kassiert werden, wo er dann darauf wartet, dass sie dann in Berlin dann ein Gesetz machen, was dann wiederum die Grundlage dafür bildet für diese Entscheidung, die man da irgendwie treffen kann. Ja, nun muss man dann eben ein Gesetz machen, das eben auch solche weitreichenden Einschränkungen erlaubt. Ne? Das ist natürlich nicht beliebt, klar. X-Ray and Range im Chat hat auf jeden Fall schon einen Namen. Das Gute ruiniert den Bürger. Ja, es heißt tatsächlich, drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Die wir haben. Soll dann aber auch irgendwie beschränkt sein, zeitlich oder so. Bis März, meine ich, oder sowas gehört zu haben. Ist jetzt auch nur ein Gerücht. Ja, der Name schon sagt, das ist ja gebunden an diese Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Ne? Und die wiederum haben sie, glaube ich, bis März ausgerufen gehabt, jetzt erstmal. Ja. Also nein, sie haben die epidemische Lage von nationaler Tragweite am 27. März ausgerufen. Ende offen. So. Okay. Im Wesentlichen wird es bis zum 31. März 2021 beschränkt, weil diese Lage von nationaler Tragweite maximal ein Jahr lang sein kann, aber, also bis zum Ende des Kalendermonats, wo es beschlossen wurde, aber es kann natürlich auch wieder verlängert werden. Aber richtig. So, das ist der Hintergrund. Es wurde im März erlassen, oder es wurde im März gesagt, es gibt diese epidemische Lage und es muss nach einem Jahr verlängert werden oder es geht, oder es ist dann, läuft dann automatisch aus, wenn es nicht vorher beendet wird. Interessant fand ich noch, dass neben diesen Beschränkungs- oder Lockdown-Maßnahmen, die konkret reingeschrieben werden sollen, halt auch noch ein paar Sachen ein bisschen offen gelassen werden, beispielsweise wie es aussieht mit Verschickung von Bundeswehr-Bediensteten zur Unterstützung von den Gesundheitsbehörden und solchen Sachen und dass nicht medizinisches Personal halt Tests auch durchführen darf und solche Sachen, die halt auch halt etwas praktische Bewandtnis haben. Und ich bin mal gespannt. Jetzt am Montag werden ja einige Verwaltungsgerichte wieder entscheiden über diese Lockdown-Sachen. Regional wird das ja immer geklärt, ob da wieder was zurückgenommen wird oder ob es einfach wieder durchgewunken wird. Bin ich mal gespannt. Ja. Kommen wir zum Thema Geoengineering und Klimawandel. Ja, generell hat sich der Zeitgeist ja dahin gewandelt, dass man gesagt hat, Geoengineering ist nicht nur Geoengineering ist ja gefährlich theoretisch, ja, und deswegen wird davon immer abgeraten in Wissenschaftskreisen, aber mittlerweile ist die Lage einfach vom Klimawandel so schlimm, dass man halt alle Konsequenzen von Geoengineering in Kauf nehmen solle, weil das ja nicht schlimmer sein kann, als es der Klimawandel sowieso ist. Und in dem Artikel wird auf eine konkrete Sache hingewiesen, da komme ich gleich drauf, aber nur um noch ein paar andere Geoengineering-Methoden zu nennen, die auch im Gespräch sind. Beispielsweise Sprengung im Meer von wie heißen die jetzt nochmal? Seitenwänden von den Schluchten, um quasi Strömungen zu verändern. Ja, oder solche Sperenskin. Ja, das ist, und wir reden da wirklich von Sprengungen, die, gut, das wird nicht mit Atombomben geschehen, aber mit Sprengsätzen, die äquivalente Sprengkraft entwickeln könnten, theoretisch. Ja, und da gibt es halt die Gefahr von Flutwellen und Tsunamis und so weiter, aber es ist halt wichtiger, die Strömung irgendwie zu verändern und das einfach nur als ein Extrembeispiel, was für negative Konsequenzen Geoengineering haben könnte und weswegen davor immer gewarnt wird, wurde, aber das wird jetzt in Kauf genommen und in dem Artikel geht es mal wieder um das SDI, also quasi feinste Partikel in der oberen Atmosphäre auszustreuen, um entweder direkt eine Barriere zu schaffen, um Sonnenlicht zu reflektieren oder um eine Wolkenbildung zu verhindern oder eine Wolkenbildung zu erzeugen oder ganz faszinierend, die Farben von den Wolken zu verändern, weil das auch bestimmte Effekte hat, weil da bestimmte Strahlungsspektren nur noch durchgelassen werden. Und ja, früher hat man sowas Chemtrails genannt und jetzt ist das halt wirklich ernsthaft im Gespräch und es sind halt ernsthafte Forschungsprojekte an renommierten Universitäten, die Programme vorbereiten sollen, dass Regierungen solche... Wenn ich einfach so eine Dyson-Sphäre bauen um den Planeten? Dann brauchen wir doch eine Dyson-Sphäre um den Planeten. Wäre. Aber die, gut, war doch ums ganze Sonnensystem, oder nicht? Wäre das schon sinnvoll? Ja, wir könnten quasi eine Dyson-Sphäre und uns von unserer eigenen globalen Erderwärmung daraus Energie ziehen, aber das ist ja absurd. Naja. Ja, leider. Ja. Also ich finde das Ganze wirklich sehr, sehr, also um... Ja, Wolkenbildung ist eine Sache, aber Sonne aussperren, das finde ich scheiße. Wolken verändert man Klimasysteme. Und ich habe ja vorhin schon gesprochen, es wird auch darüber gesprochen, Unterseesprengungen zu machen, um Meeresströmungen zu verändern. Ja. Und wenn man solche Sachen mit der Wolkenbildung macht, dann könnte es sein, dass man halt auch was an den Jetstreams verändert. Ja, wir verändern sowieso das Wetter. Das sind einfach chaotische Klimasysteme. Wenn man in die eingreift, dann sind die Konsequenzen nicht klar. Ja, die Waffen dauert aber ein. Die Waffen also sowieso ein. Ich möchte jetzt einfach nur sagen, wenn ich im vorderen Teil von dem Zug sitzen darf, dann können Sie das gut machen. We're at the front and you belong in the back. Ja. Korrekt. Ja, das sage ich dazu, ja. Ja. Chemtrails! So. Never die. Ja, kommen wir ein bisschen, nur ein ganz bisschen Krieg und Frieden heute, aber kommen wir nach Äthiopien. Äthiopien und Eritrea haben ja eine lange Konfliktperiode hinter sich gelassen und nach einem sehr harten Militärdiktatur in Äthiopien gab es ja jetzt verschiedene Liberalisierungsbestrebungen. Und unter anderem hat der amtierende Premierminister Abiy Ahmed sogar den Friedensnobelpreis dafür ja bekommen, dass er quasi sein Land so friedlich geeint hat und halt für den Friedensvertrag mit Eritrea. Ja, aber allerdings ist die ganze Situation in Äthiopien jetzt noch nicht ganz außer Kontrolle geraten, aber es hatte einfach ein paar innenpolitische Verwerfungen gegeben, die sehr schwierig sind. Um es kurz zu sagen, das Land ist gespalten in den Nordteil, den Südteil und die Hauptstadt. Und der südliche Teil ist generell eher ärmer. Der nördliche Teil ist zwar industrialisierter und reicher, allerdings wegen der Nähe zu Eritrea halt auch hochmilitarisiert gewesen und hat da halt andere Nachteile durch gehabt. Allerdings, seitdem halt der Frieden quasi dort herrscht, hat man halt einen hochgerüsteten Nordteil des Landes, der sich benachteiligt fühlt durch die Zentralregierung, die vertreten wird durch einen, der halt den ärmeren Südteil des Landes repräsentiert. Halt eine klassische Arm-Reich-Spaltung. Allerdings hat es da noch ein paar andere Sachen gegeben. Im Endeffekt, der Abiy Ahmed hat wieder zu den Methoden des alten Regimes gegriffen, um sich politischer Gegner ein bisschen zu entledigen und hat andere weitere Sachen gemacht, die daran kulminiert sind, dass im August mit Hinweis auf Covid-19 die Wahlen ausgesetzt wurden, aber gleichzeitig angekündigt wurden, dass die Amtsträger aber trotzdem ihre Amtszeit weiterhin verlängern können. Und das wurde vom Nordteil des Landes nicht akzeptiert und die haben quasi eigene Wahlen durchgeführt jetzt und haben jetzt eine Separatistenregierung gebildet, weil sie sich nicht offiziell vom Land abgespalten haben, aber das ist halt natürlich eine etwas seltsame Situation, wenn du halt eine Zentralregierung hast mit gewählten Repräsentanten und die Region hat nochmal eigene Wahlen durchgeführt, ganz unabhängig davon. Und jetzt sieht es so aus, dass quasi die Zentralregierung paradoxerweise, die Zentralregierung von Äthiopien, mit der Regierung von Eritrea mobil macht gegen den Nordteil von Äthiopien. Und ja, wenn es da nicht noch einen diplomatischen Durchbruch gibt, dann hat der Friedensnobelpreisträger den nächsten Bürgerkrieg vom Zaun gebrochen. Ich finde, wir sollten uns auf eine von zwei Sachen einigen. Entweder den Nobelpreis für Frieden einfach in die Tonne treten wie den Echo, oder wir vergeben den wieder für Leistungen und nicht für irgendwelche Hoffnungen, die wir in Obama, die EU oder Herrn Abiy setzen. Frieden hat er ja absichtlich gemacht. Krieg war jetzt, hier nicht zu vermeiden. Allerdings hat er, ja, vielleicht ist der Frieden halt nicht so nachhaltig gewesen oder der Preis für den Frieden war innenpolitisch halt zu groß. Ne? Und natürlich gab es dann noch ganz viele weitere Details. Ich habe es jetzt einfach mal so ein bisschen zusammengefasst, weil es ja doch ein bisschen chaotisch gelaufen ist dort. Ja. Ich meine ja damit halt auch nicht, man kann halt nicht einen Friedensschluss nach einem Jahr oder so mit dem Nobelpreis bedenken, wenn es da immer wieder Spannungen gibt zwischen den Volksgruppen und Ähnlichem. Das geht halt nicht. Das ist einfach kurzsichtig, genau wie mit der EU. Was ist, wenn die EU irgendwie abschmiert? Warum haben wir ihr dann den Friedensnobelpreis gegeben? Glauben wir dieses Narrativ, dass nur die EU einen weiteren Krieg auch in Europa verhindert hat oder was? Ja, keine Ahnung, was das Nobelpreiskomitee da veranstaltet oder glaubt oder so machen zu müssen. Ja, aber das war ja mal ein renommierter Preis, den renommierte Leute bekommen haben. Ja, Nobelpreis für Physik ist ja immer noch renommiert. Ja, renommiert ist er. Ist halt auch, ja, also ich will ihn jetzt nicht komplett kaputt reden, aber es ist halt, ja, es ist ein sehr politischer Preis geworden. Der sollten den politischen Friedensnobelpreis nennen. Hat nicht so Leute wie Desmond Tutu oder Nelson Mandela, die sich ihr Leben lang für eine Sache aufgeopfert haben. Für so Leute sollte der Preis halt sein, meiner Meinung nach. Lebenswerk oder so. Ein Lebenswerk, wo ein Leben wirklich davon bestimmt war, für Frieden zu sorgen. Aber ja. EU, ja gut, ich meine, viele Leute haben viele Leichen im Keller und ich glaube, sehr viele Leute, die halt international halt auch als Friedenssymbole darstellen, haben teilweise halt auch eine etwas dunkle Vergangenheit. Ja. Ja? Ich meine, sie sind ja nicht in einfachen Verhältnissen groß geworden, sondern in sehr komplizierten Verhältnissen. Und als Nebensatz noch, es gibt ja immer noch das riesige Renaissance-Damm-Projekt, was quasi den Nil so weit verringern würde, dass Ägypten extreme Wasserprobleme bekommt. Da hat es jetzt gerade vor 2 Tagen eine Konferenz gegeben und alle Konferenzteilnehmer sind wütend ohne Ergebnis wieder nach Hause geflogen. Ich habe ja gedacht, dass es generell bietet das ein riesiges Konfliktpotenzial, weil es ist einfach Fakt, dass Ägypten es nicht akzeptieren kann, dass dieser Damm in Betrieb geht, weil sie dann einfach zu wenig Wasser haben. Punkt. Was sollen sie machen? Sollen sie Wasser in Öltankern importieren? Oder da gibt es einfach keine gute Lösung. Aus Israel kaufen, die das den Palästinensern abknapsen. Ja, aber das ist ja auch keine gute Lösung. Nee, und das geht ja jetzt schon teilweise. Ja, das ja, ist ja, gemacht, klar. Ja, ja. Sieht nicht an, aber das ist ja leider so traurig da. Ja, gut. Kommen wir zu einem noch schlimmeren Thema. Unbezahlte Affenarbeit. Was für ein Skandal. Arme Äffchen werden angeleint und müssen Kokosnüsse von Bäumen runterschmeißen, nur damit die Veganer ihre Kokosmilch haben können. Also ich bin da schockiert. Das ist jetzt nicht eine ganz neue Meldung. Dass, Peter hat im August oder Juli haben die eine etwas größere investigative Recherche, Dokumentation, wie man es nennen will, rausgebracht, wo die halt in Thailand und verschiedenen südostasiatischen Ländern halt die Kokosplantagen überprüft haben und da halt festgestellt haben, huch, hier werden ja seit 400 Jahren Affen benutzt für die Erntearbeit. Das hat ja keiner ahnen können. Und das ist grausam und warum können das nicht Menschen machen? Ja. Also ich will kein Äffchen irgendwas Böses, aber ich meine, Nutztiere in der Landwirtschaft sind ja nicht unbedingt ja, zu verurteilen, sage ich jetzt mal. Ja. Kuhsklaverei. Ist deine Milch wirklich vegan? Ja. Das wird sie ja auch nicht mögen. Das ist ja schon wahr, ja. Also ich würde sagen, das ist ein klarer Fall für wir kommen mit Gerechtigkeitsanspruch. Ja, ich würde sagen, man sollte den Affen ein Abkommen diktieren auf den, weißt du, die 1000 Affen auf den 1000 Schreibmaschinen, die schreiben dann ein Abkommen, das finde ich ablehnend. Rechtes Gericht. Aber das ist das geschriebene Wort ja gar nicht mehr vegan. Oh je. Aber zum Glück ist das gesprochene Wort noch vegan. Vielleicht macht ihr das auch freiwillig, vielleicht macht ihr das Spaß. Also das ist jetzt übertrieben, aber... Habe ich auch schon so gedacht. Genau, die Weltraumaffen sind auch nicht mehr vegan. Anforderung fand ich. Ich schmeiße aber keine Kokosnüsse runter. Man soll nur noch Menschen mit den Bambusstöcken die Kokosnüsse von den Bäumen runter. Wir sammeln hier die ganze Woche über die besten Kokosnüsse für euch ein und schmeißen euch die runter jeden Sonntag und das auch nächste Woche wieder. Das waren die Weltraumaffen. Warte mal, ich wollte noch von den Wahlen erzählen. Okay, weil, wie waren die denn? Ja, das war toll. Also wir waren auf diesem, das war wie so ein kleines Kreuzfahrtschiff, sind wir dann losgefahren von der Küste aus und sind dann vors Nordkap und das ist schon imposant, wenn man die zum ersten Mal so halt live sieht. Man kennt ja Filme, man weiß, wie groß, also man hat aber trotzdem keine Vorstellung, wie groß diese Tiere sind. Also furchtbar kalt da unten, oder? Ja, war kalt, war sehr kalt, aber wir hatten auch Schnaps dabei und Cola zum Mischen und so. Ich hatte vorher mit Helge und Reinhold drüber gesprochen. Die haben mir Tipps gegeben, wie das ist, wenn man in kalte Gegenden fährt. Mhm. Okay. War es einfach, die Wale da zu sehen? Oder? Ja, da war alles voll von Walen. Also man konnte denen praktisch gar nicht ausweichen. Ich dachte, das wäre eher so eine knappe Angelegenheit, aber du sagst, es war. Nee, also alle, auch also rote, blaue, ganz viele. Also, okay. Ja, cool. Dann in 4 Jahren wieder, oder? Einer war sogar orange. Das war total irre. Das weiß man ja gar nicht so. Im Fernsehen sehen die immer blau aus oder so. Das war so ein Macker-Typ bestimmt, ne? Patriarchalisch, ja. Ja, das war mal ein Sonderstream über die Reise. Ich habe auch ganz viel Material gedreht. Schön, gute Idee. Also, ich bin von Wahlen total fasziniert. Ja, das können viele gar nicht genug verkaufen. In diesem Sinne. Geht in den Wald, macht nichts, was ich nicht auch machen würde, oder wie der Abel immer sagt. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Lass uns nicht gendern. Außer positiv. Okay. Und pflückt keine Kokosnüsse. Nee, dann doch selber pflücken schon, aber keine Affen schicken, um die zu pflücken. Schmeißt sie bloß nicht auf irgendwelche Veganer, sonst gibt's Ärger. Und ändert nicht das Wetter. Es sei denn, wir dürfen in den vorderen Waggon. Genau. Aber alle. Ja. Also Abel noch. Und das muss auch schriftlich. Die Regeln stehen aber da hinten auch nochmal an der Scheune, falls einer wissen muss. Das stimmt auch. Mach's gut. Tschüss. Ciao.